Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd mal den Knaller. Ich muss vor allem den gerade mal megamäßig rübsen. Ich hoffe, du nimmst auf. Ja, ich warte, Dominik. Also nein, ich glaube, ich mach's nicht. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's, die Jungs von Ach. Die Jungs von Ach, und ich möchte, dass der Dominik auf der Stelle sein Handy weglegt und uns erzählt, wie er seinen Arsch fotografiert hat. Das, fotokopiert, also, fotokopiert. Von Foto, soll ich die Wahrheit erzählen oder soll ich die dramatisierte Fassung euch kundtun? Natürlich die dramatisierte. Ich bin mitten, also man muss vielleicht wissen, dass der Fotokopierer direkt vor dem Büro meiner Chefin steht. Also du hast das wirklich auf Arbeit durchgezogen. Na, ich dachte, ich soll die dramatisierte Fassung erzählen. Ach so, okay. Ja. Ich bin in den Fotokopierraum gegangen, das gleichzeitig das Büro des CEOs ist, ja, und habe mich nackig draufgelegt. Der CEO bei euch arbeitet im Kopierraum? Das ist richtig, das ist die dramatisierte Fassung. Okay. Sehr gut. Ja. Eventuell habe ich einfach meine Jeans daheim auf meinen Drucker gelegt und habe da eine Kopie gemacht. Aber was? Vielleicht so eventuell. Oh, oh, oh. Hast du wenigstens irgendwas reingesteckt, damit das annähernd Po-Form hat? Oder? Po-Form? Keine Ahnung. Ich überlege gerade, was ich bei mir hätte reinstecken können, dass es annähernd die Form meines Po's hat. Ein Schweinskopf. Ich denke, wir müssen das auch nochmal machen, weil wir haben auch vergessen, die Flyer zu unterschreiben, oder? Wir hatten, glaube ich, signierte Flyer versprochen. Aber das Schöne ist für mich jetzt auch, gerade fängt ja die Improvisationstheater-Saison wieder an und ich sehe ihn morgen direkt, den Josh. Von daher könntet ihr heute noch einen Flyer unterschreiben und ich bringe ihn mit. Das könnte man mal noch probieren, aber dann hätten wir uns das Ganze mit dem Umschlag auch irgendwie, naja, ich glaube, wir müssen das alles nochmal bedenken. Ja. Wenn man sowas verspricht, dann muss man es auch durchziehen. Aber das ist doch mal lustig. Was? Die ganze Aktion an wir sich? Wir machen das doch hier nicht zum Spaß. Ich empfand Freude. Apropos lustig. Ich fand sehr schön, es gibt irgendwo da draußen eine Hörerin oder einen Hörer, der offensichtlich Ach hört und im Nürnberger Stadtverkehr unterwegs ist. Folgende Anekdote, ich bin nämlich mit dem Auto gefahren und habe hinten auf dem Auto tatsächlich einen Ach-Aufkleber drauf. Ich hoffe, demnächst haben wir davon mehr, dass wir die auch ein bisschen verteilen können. Und irgendwann fuhr jemand hinter mir, fuchtelte wild, lachte wild und fuhr neben meinem Auto her und hat wild gefuchtelt und gelacht. Ich habe leider nicht genau hingucken können, aber offensichtlich hört da jemand draußen unseren Podcast und freut sich sehr darüber. Bist du schon jemals mit Jürgen im Auto im Verkehr stecken geblieben? Noch nicht. Spätestens dann wirst du nicht mehr jegliches Fuchteln und Schreien als positiv empfinden. Bist du schon mal mit mir im Verkehr stecken geblieben? Ich hatte schon mal mit dir einen Verkehrsunfall in Fürth. Stimmt. Ja. Stimmt, da war was. Anna in die Seiten reingefahren. Da war ich aber entspannt. Da warst du mega entspannt. Hallo. Dass das Auto nagelneu war. Die Dame war irgendwie 60, wahrscheinlich liegt es daran. Und direkt schon auf dem Weg zu ihrem Anwalt. Die hat dann noch gesagt, so, kommt gleich mit. Das stimmt. Das war so ein feines Detail, was ich verdrängt hatte. Das war in der Tat sehr witzig. Speaking of Auto und Autoreparatur. Wir haben Sponsor für die heutige Folge. Was? Ja. Und zwar habe ich das vorhin erfahren, wir werden gesponsert von Auto Mai in Hulft. Entschuldigung, wie bitte? Auto Mai in Hulft. Das ist garantiert besser, als es klingt. Und das Autohaus Mai ist von elitärer Göttlichkeit sicherlich. Und die stellen uns jetzt eine Limousine zur Verfügung? Ich habe keine Ahnung. Aber warum sind die jetzt Sponsor? Ich hoffe, wir kriegen den Firmenwagen. Ach so, das ist jetzt so ein Blanko-Sponsoring. Ja, das ist so, keine Ahnung, jetzt schauen wir mal. Die wollen jetzt testen, wie viel Reichweite das Ganze hat und wie viele Autos da gekauft werden. Und ich glaube, tatsächlich ist es nur eine Reparaturwerkstatt. Moment, also, wenn ich dich richtig verstehe, erwähnst du einfach gerade irgendeine Firma, von der du dir irgendwie erhoffst, dass sie dir irgendwas geben? Das wäre aber auch geil. Der Edeka-Markt bei euch ums Eck hier, Jürgen, der hat einen Food-Dingsbums hier vorne stehen, so ein Foodwagen, was ist denn das? Will der uns nicht auch sponsern? Der hat einen Foodwagen von, ich glaube, der verleiht Hüpfburgen. War das nicht zufällig ein Hüpfburg-Anhänger? Ich dachte, da gibt's was zu essen. Ja. Manchmal steht da auch eine Flammkuchenbude irgendwie, aber nur wenn Markt ist, glaube ich. Das war in der Tat heute ein interessanter Tag auf Arbeit. Ich habe nämlich auch erfahren, dass du bei McDonald's Plain deine Burger bestellen kannst. Ist euch das bewusst? Nein. Du kannst quasi auf sämtliche Soßen und Tomaten und Zwiebeln und dergleichen, wenn du drauf scheißt und es nicht haben willst, sagst du einfach Cheeseburger, plain. Und dann und die fragen nicht mal nach und dann kriegst du quasi nur Brötchen, Fleisch und Käse. Aber ist Cheeseburger. Auf dem Cheeseburger nicht sowieso nur Brötchen, Fleisch und Käse? Nein. Da ist noch Zwiebeln und Gurken und sonst ja, okay, wie. Und dieser Ausdruck plain, den fand ich ziemlich fancy. Das ist wie die Geheimcodes bei In-N-Out-Burger, ne? Ja. So, wenn man, oh Gott, ich hab's vergessen. Wenn man die Pommes irgendwie überbacken und mit Speck haben will, dann gibt's irgendwie ein Codewort, ein geheimes, das nicht auf der Karte steht. Was ich sehr nett finde, in den USA gibt's inzwischen bei McDonald's, glaube ich, war's, Automaten, wo du ordern kannst. Was natürlich einfach die Person an der Kasse ersetzen soll. Kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, ob das eine gute Entwicklung ist oder nicht. Aber der Automat lässt alle Optionen zu. Inklusive, ich möchte meinen Burger plain, ohne Fleisch, ohne Käse und ohne Bun. Kriegst du nur und Salat? Dann und fällt halt einfach unten eine Tüte raus, da ist halt nichts drin. Du zahlst aber genauso viel wie für einen normalen Burger. Das ist ja mal ein bisschen doof. Das ist das Traurigste, was ich heute gehört habe, auf jeden Fall. In der Tat. Ich habe noch einen Aufruf. Und zwar, falls jemand da draußen Kontakt hat, A, zu Ryan Gosling oder dem Typen, der neulich auf dem Echo oder wo das war, den Ryan Gosling Imitator gemacht hat. Der goldene Kamera was? Der goldenen Kamera. Ich bräuchte den, ich würde gerne einen Liebesfilm mit ihm drehen. Wow. Also nicht ich, sondern ich habe die weibliche Hauptrolle ist schon besetzt mit einer bildschönen Blondine und ich brauche Ryan Gosling. Für mich ist jetzt nur die Frage, was ist aus deinem letzten Aufruf geworden, wo du wissen wolltest, wo uns die Hörerinnen und Hörer denn zuhören? Danke der Nachfrage, Philipp. In der Tat haben uns Tausende von Hörern geschrieben und wir werden jetzt mal exemplarisch einen einzigen raus. Es haben uns aber wirklich mehr geschrieben. Hat denn das jemand vorbereitet? Nein. Nee, das war dein Aufruf. Ja, ich habe leider keinen Zugriff. Ich dachte, hast du den Twitter-Account? Ich guck mal währenddessen. Jörg, du singst dabei mal was, um die peinliche Wartezeit zu überbrücken. Das nein, möchte du redest ihr nicht schon mal. Und, das möchte ich nicht. Du erzählst jetzt schon mal deinen. Aber ich kann noch kurz was anderes erzählen. Ich habe nämlich mal wieder ein Buch bekommen. Wieder von meiner Cousine. Und es wäre tatsächlich jetzt fast schon ein Anlass, die Folge über Duschko Popow nochmal aufzunehmen. Ah, spannend. Das ist nämlich noch eine Biografie nicht von ihm, sondern über ihn. Okay. Und die liest sich fast noch besser als seine eigene Biografie. Aber also da stecken noch einige neue Aspekte drin, die mir nicht klar waren. Meine Frau findet zum Beispiel die Duschko Popow-Folge gut, weil da so wenig Menschen sterben. Und wir haben ja leicht in Zweifel gestellt, ob er tatsächlich nicht den einen oder anderen aufs Bestialischste erdolcht hat, hinterrücks. Und meine Frage wäre tatsächlich, ist es auf einmal von FSK 12 dann doch FSK 18? Oder? Ich habe erst das erste Viertel oder so. Also da ist bisher bis auf den Chauffeur noch keiner gestorben. Okay. Wobei wir ja jetzt, wenn wir jetzt mal nur nach Zuhörerzahlen gehen, sollten wir ziemlich meuchelig werden, weil unsere Nummer 1 ist ja im Moment die gute Frau und ihr geliebtes Arsenik. Aber hallo. So, können wir jetzt noch ganz kurz, was haben wir gerade für eine Frage in den Raum gestellt? Der Kollege Weißmann hat, glaube ich, geguckt auf die Twitter. Ja, ich hab's nicht da. Verdammte Axt. Aber du hast doch eine Person, von der du weißt, wo sie uns hört. Hab ich? Ja. Also die Dame, die mir das Buch geschickt hat, meine Cousine, die hört uns beim Hausputz. Ah. Beim Hausputz. Also beim Wohnungsputz. Dann frage ich doch mal in die Runde, wo hört ihr denn überhaupt Podcasts? Also in die Runde bin jetzt ich. Beim Joggen und beim Autofahren. Hörst du dann immer thematisch was dazu? Also beim Joggen irgendwas, was dich anspornt oder egal? Beim Joggen was übers Essen und tatsächlich wäre das sinnvoller, weil es ist ja quasi wissenschaftlich erwiesen, dass du ein Stück weit dem Beat nachfolgst, was bei Podcasts allgemein immer schwierig ist. Also ich sollte wahrscheinlich eher irgendwas Antreibendes hören, dann wäre ich wenigstens ein bisschen schnell unterwegs. Aber nein, ich höre quasi in allen Lebenssituationen gleich. Manche Podcasts kann ich morgens nicht hören, weil ich ein ziemlich morgenmuffliger Mensch bin und vor meinen ersten 5 Cafés eigentlich kaum ansprechbar bin. Deswegen unterscheide ich da leicht was ich morgens höre, aber im Prinzipiell unterscheide ich nicht dann. Vielleicht ist ja der Schnaufcast was für dich. Was ist denn das? Das ist ein Podcast, den jemand aufnimmt, während er joggt. Okay. Das heißt, er schnauft dabei auch ordentlich. Aber er spricht auch oder ja. Schnauft er nur? Nein, nein, weil das erscheint mir eher so. Gibt es eigentlich Fetisch-Podcasts? Ich weiß nicht, sollen wir diese Dose jetzt wirklich öffnen? Ich bin mir sehr sicher, das gibt's, aber zum Thema Podcast, wo hörst du denn am liebsten Podcast? Ja, eigentlich total langweilig, hauptsächlich beim Autofahren. Wobei, ich habe jetzt auch einen kabellosen Bluetooth-Lautsprecher und seitdem höre ich auch im Bad und beim Kopfrasieren. Das dauert ja doch immer eine Weile, da lohnt sich's auch, einen Podcast anzumachen. Und hin und wieder auch beim Duschen. Ja, cool. Aber das, weil dein portabler Lautsprecher wasserdicht ist. Nee, aber ich habe ja jetzt, seit wir unser Bad renoviert haben, so eine offene Dusche, da geht es. Oh, schick, schick. Schick, schick. So, können wir jetzt mal loslegen? Wir müssen den Philipp höflichkeitshalber noch fragen, wo er den Podcast hat. Ach so. Nee, müssen wir nicht. Ich hasse Podcasts. Ich höre überhaupt gar keine. Ich muss jetzt loslegen und dann ich platze gleich. Ich habe nämlich eine große Überraschung. Jürgen ist unglaublich ungeduldig, aber auf die müsst ihr noch ein bisschen warten. Sehr gut. Überraschungen sind ja am schönsten, wenn man ein bisschen drauf warten muss. Also, wir fangen einfach mal an. Es wäre so episch, wenn er einfach Ryan Gosling live dazuschalten würde. Nein, episch wäre, wenn jetzt Ryan Gosling hinter dieser Tür steht. Das wäre episch, wenn er einfach so hier eine halbe Stunde bei uns vor der Haustür steht. Wobei ich gestehen muss, ich glaube, Ryan Gosling wüsste ich viel zu wenig über ihn oder seine Filme, als dass ich ihn jetzt so wertschätzen könnte. Ich würde wahrscheinlich, weil ich nicht an mich halten könnte, sagen, dass ich Drive scheiße fand. Ah, und dann, ich liebe Drive. Dann, jetzt werde ich wahrscheinlich sowieso gesteinigt vom ganzen Internet. Der ist so super. Also, 1839, wenn es recht ist. 100 Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Aber hallo. Im Jahr 1839 wurde in einem Ortsbezirk von Mainz Adolphus Busch geboren. Adolphus? Sagt euch der Name was? Nein. Sehr schön. Es ist das jüngste von 21 Kindern. What the fuck? Wie hübsch war die Frau? Und muss voll... Fleißig. Ich behaupte einfach mal, am Ende war sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so hübsch. Oh Gott, ich muss eher mal an den Monty Python Sketch denken mit den ganzen Kindern bei den katholischen Leuten zu Hause. Beim Sinn des Lebens ist das die hochschwangere Mutter einfach am Herd steht, rührt, das Kind fällt einfach aus ihr raus und sie meint so zu einem ihrer Kinder, heb das mal auf. Also ihr könnt euch sicher vorstellen, dass der junge Adolphus sehr schnell lernen muss, sich durchzusetzen. Aber hallo. Also Kinder, wir haben 10 Paar Schuhe. Wer ist der Schnellste? Er hat demnach auch keine großen Schwierigkeiten, einen Job zu finden, als er im Alter von nur 18 Jahren nach St. Louis in Missouri auswandert. Das ging schnell. Ja, ich habe jetzt mal die ersten 18 Jahre übersprungen. Die sind nicht gespannt. Okay. Erst arbeitet er eine Weile als Angestellter, dann dient er 3 Monate im Militär beim Kampf gegen die Shoshonen. Die Shoshonen? Später wird er dann Inhaber eines eigenen Großhandelskaufhaus für Brauereibedarf. Die Ereignisse überschlagen sich. Okay. Anhäuser Busch. Ah, okay. Verstanden. Und der Bedarf an Brauereibedarf ist groß in der schönen neuen Welt. Viele Geil, es geht um Bier. Das ist die große Überraschung. Juhu. Herr Philipp hat es nicht so mit Bier, ne? Nee. Aber darauf trinken wir doch mal. Prost. Prost. Ich bleib bei meiner Mate. Wird ja auch gebraut. Also, der Bedarf ist groß, weil einfach in der Zeit viele deutsche Auswanderer nach Bier verlangen und nicht wenige deutsche Auswanderer einfach auch selber Bier herstellen. Der Transport ist schwierig, weil die Kühlung ist noch nicht erfunden. Also müssen sie einfach, wer in Übersee Bier trinken will, muss sein Bier meistens selber brauen. Random Fun Fact, es wird bis 1919 um die 4500 Brauereien in Amerika geben, davon viele in deutscher Hand. Die älteste noch existierende Brauerei ist die 1829 gegründete Jüngling aus Pennsylvania, ebenfalls von Deutschen begründet. Heute schreibt man es mit Y, am Anfang tatsächlich mit J. Ich platze auch gleich, weil ich habe so Angst, dass du diesen Fakt nicht bringst, deswegen bringe ich ihn jetzt einfach vorneweg. In Wisconsin bei Milwaukee ist nach wie vor die zweithöchste Brauereidichte der Welt nach Franken. Also Oberfranken hat quasi die höchste Brauereidichte der Welt und Fun Fact, Milwaukee, die Gegend, die zweithöchste. Microbreweries. Den Fakt hätte ich jetzt bewusst ausgelassen. Ist ja auch ein Fun Fact. Einer von Buschs guten Kunden ist die Bavarian Brewery, die ebenfalls von einem rheinland-pfälzerischen Auswanderer geführt wird. Eberhard Anhäuser. Anhäuser ist mit Seifenhandel reich geworden, bevor er erfolgreich die jüngst erworbene Brauerei saniert hat. Schäumt beides. Mein Ding. Mach alles, was schäumt. Und der gute Eberhard hat eine aufreizend schöne Tochter namens Lilly. Busch hält um die Hand an und Anhäuser ist begeistert. Er selbst hat zwar viel Ahnung vom Geschäfte machen, aber nicht ganz so viel von Bierbrauen. Aber deswegen holt er sich jetzt einfach den kompetenten Schwiegersohn ins Haus. Hallo! Streng genommen holt er sich sogar zwei Schwiegersöhne ins Haus, denn der Bruder von Adolphus mit Namen Ulrich, der heiratet die andere Tochter von Anhäuser. Okay. Und der ist auch im Brauereibereich. Also ist kompliziert. Im Jahr 1876 hacken Anhäuser, sein damaliger Kompagnon Konrad und sein Schwiegersohn Busch den Plan aus, ein neues nationales Bier zu brauen. Als Vorbild dient das in Europa sehr beliebte Bier Pilsner Brauart und im Speziellen das aus der böhmischen Stadt Budweis. Mit Experimenten schaffen sie es, ein pasteurisiertes Bier herzustellen, das Temperaturschwankungen ab kann, ohne den Geschmack zu verändern. Nicht schlecht. Ich grinse schon, weil ich weiß, was ein Stück weit kommen wird. Das wird ziemlich geil. Ich glaube nicht, dass du auf das vorbereitet bist, was noch kommen wird. Also wird 1878 Budweiser als Warnzeichen eingetragen und ein Jahr später nimmt Anhäuser seinen Schwiegersohn als gleichberechtigten Partner in die Anhäuser-Busch Brewing Association auf. Ein Unternehmen, das Busch 33 Jahre lang erfolgreich führen wird und das seit 1919 dann als Anhäuser-Busch zum internationalen Weltkonzern aufsteigt. Kennt man ja, hat man schon mal gehört, ne? Ja. Aber Moment mal, Budweiser? Gibt's das nicht schon? Das ist das, warum der Dominik gerade so in sich reingrinst, ja, glaube ich. Genau, es gibt in Tschechien die Bodejovici Budva Brauerei. Du sprichst perfekt Tschechisch. Ja, das klingt zumindest so. Die in Budweis sitzt und die ist so gar nicht glücklich über die Entwicklung in den Staaten. Ab 1907 entspinnt sich der wohl erste interkontinentale und auch einer der langwierigsten Markenrechtsstreite der Geschichte. Ein Markenrechtsstreit, der bis heute andauert. Also es ist noch immer nicht abschließend geklärt, wie die Namensverhältnisse an der Marke Budweiser sind. Okay. Ein halbwegs aktueller Zwischenstand aus dem Jahr 2013. Budweiser gehört zumindest EU-weit den Tschechen mit dem unaussprechlichen Namen. Die Kurzform Bud hingegen darf nur von den Amerikanern genutzt werden. Ah, okay. Die Lage ist aber verworren und das nicht erst seit Anheuser-Busch in eine kleinere tschechische Brauerei eingekauft hat, die ihrerseits wiederum Teile des Namensrechts an Budweiser hält. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Okay. Und das jetzt wisst ihr sicher, aber nur der Vollständigkeit halber, Anheuser-Busch gehört seit 2008 den Belgiern von InBev. Also die ist kein amerikanischer Konzern mehr. Okay. Das ist ja eh unglaublich. Es gibt ja zwei große Bierkonzerne auf der Welt und das ist etwa so wie Nestle oder Unilever, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Was die an Hektolitern raushauen jeweils, das ist völlig absurd, was alles dazu gehört. Okay. Doch zurück nach Übersee. Grundstein für den großen Erfolg von Anheuser-Busch Budweiser, seit 1957 übrigens das weltweit umsatzstärkste Bier. Also der Grundstein für den Erfolg ist Karl Lindes Erfindung der Eismaschine und der Ausbau einer landesweiten Lieferinfrastruktur mit Kühlhäusern entlang aller wichtigen Bahnstrecken. Aber haben Sie da nicht ein Stück weit auch Ihr Alleinstellungsmerkmal ja fast schon verloren durch diese technische Entwicklung? Weil Ihr pasteurisiertes Bier, das auch die Schwankungen ab kann, sozusagen, das ist ja plötzlich völlig uninteressant geworden. Weil warum sollst du ein pasteurisiertes Bier kaufen, wenn du es schön kühlen kannst und daheim hinstellen? Du hast wahnsinnig gut mitgedacht. Kann ich dir nicht beantworten. Aber es ist sicherlich so, dass das pasteurisierte Bier zwar zu einem gewissen Grad Temperaturschwankungen ab kann, aber wenn du das irgendwie quer durch Amerika schiffst mit Temperaturschwankungen von, ich weiß nicht, minus 10 bis plus 40 Grad, ja, dann kann das schon sein, dass das nicht mehr so ankommt, wie du das haben willst. Arizona, Kalifornien, ja. Genau. Also einfacher ist es, wenn du es unterwegs kühlst. Eigentlich will ich euch aber gar nicht die Geschichte von Anhäuser und Busch erzählen, sondern von der komplizierten und stark von Alkohol geprägten deutsch-amerikanischen Beziehungen in dieser Zeit. Aber um ganz ehrlich zu sein, fehlt mir für so ein großes Thema so ein bisschen die Kompetenz. Und deswegen kommt jetzt die große Überraschung. Jetzt hoffe ich, dass alles klappt. Und dann schauen wir mal. Er hat einen Brauereibesitzer hinzugeschlagen. Ich überlege gerade, wen kenne ich, der mit Alkohol zu tun hat? Oh, ich sehe Netzwerkkabel. Lass mich raten, du schaltest jemand via Studio-Link zu? Wenn es funktioniert. Ei, wie cool. Es raschelt im Karton. Es hat geknackt in der Leitung. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob alle meine Spuren da sind. Das sieht fantastisch aus. Hallo, unbekannte Nummer 4. Hallo, Travis, hörst du uns? Hallo, ich höre euch. Das ist ja ein Traum. So, am anderen Ende der Studio-Link-Leitung ist Travis. Und den kennen einige vielleicht, die öfters Podcast hören, als Podcast-Nick. Wait, what? Also Philipp kennt dich offensichtlich. Sehr cool. Und jetzt versuche ich mal, dich kurz vorzustellen. Aber Travis, fühl dich bitte frei, mich zu korrigieren, weil ich das kann man, glaube ich, gar nicht alles aufzählen, was du alles machst. Ich hätte dich jetzt hier beschrieben als emigrierten Geschichtswissenschaftler, Autor und passionierten Podcaster, der zum Beispiel sowas macht wie Amerikaner für euch und die Geschichte der Deutschen, aber noch einiges mehr. Außerdem Experte für amerikanische und deutsche Geschichte, für Alchemie und für was weiß ich was sonst noch alles. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich glaube, stimmt schon mehr oder weniger. Also einfach bei podcastnick.com vorbeischauen. Also Geschichte der Deutschen und Amerikaner für euch mache ich auf Deutsch und ein paar andere auf Englisch, so Afrika und ich übersetze das geheime Kabinett auf Englisch. Aber du hast Worte wie Wissenschaftler und Experte benutzt. Also da, solche Worte benutze ich selber über mich nicht, aber danke schön. Aber ja, sehr lieb. Nein, ich muss doch jetzt, wenn wir uns schon, du bist quasi unser erster richtiger Gast und da muss ich ja schon ein bisschen auf deine Kompetenz hinweisen. Also das, wir haben hier dann schon. Dann bin ich wissenschaftlicher Experte und genau. Ja, Travis, nachdem du quasi jetzt eine bedeutende Person in meinem Leben sein wirst, dann werde ich auch deinen Namen mir tätowieren lassen. Oh, sehr schön. Das ist wie alle meine Familienmitglieder, meine engen Freunde, musst auch jetzt dein Name irgendwo hin. Alle Podcast-Gäste sind, ja. Genau, also ich muss vielleicht auch noch kurz uns hier kurz vorstellen, dass du auch die Stimmen zuordnen kannst. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Tage. Ich bin der Jürgen. Der Dominik hat gerade gesprochen. Sag nochmal Hallo. Hallo, Travis. Und dann haben wir hier noch den Philipp. Ich bin der mit der ausgeprägten Stimme. Also immer, wenn jemand okay, alles klar. Ganz laut lacht, dann war es wahrscheinlich der Philipp. Die Chance ist hoch. Also, ich habe meinen beiden Freunden hier gerade schon ein bisschen was über die Herren. Oh, er hat Freunde gesagt. Ach so, entschuldige. Über meine beiden Mitpodcaster ein bisschen was über die Herren Anhäuser und Busch erzählt und damit auch was darüber, wie das deutsche Bier nach Amerika kam. Und jetzt geht die Frage an dich: Wie geht die Geschichte von hier ab weiter? Das ist ein interessantes, also generell, wenn man so die Geschichte von der USA hört oder über die redet. Die Sache ist, Deutsche waren nach Engländer, zum Beispiel schon zu Koloniezeiten, Deutsche waren auf beiden Seiten von unserer Unabhängigkeit, von dem Krieg, als deutsch-amerikanische Kolonisten einerseits. Und warum wollten die einen englischen König? Also haben die für Unabhängigkeit gekämpft, am zweitmeisten nach, also Engländer, Amerikaner. Und die Briten selber hatten so hessische Söldner und das Ganze. Das heißt, nach Engländer in der britischen Armee waren auch Deutsche dabei. Also das fing schon so an. Und dann nach unserer Unabhängigkeit kamen halt immer mehr und mehr dazu. Die Sache ist die, also German Americans waren unsere größte Minderheit. Das ist, ich meine, wusstet ihr das schon? Ist das, glaube ich, ist das in Deutschland so mehr oder weniger bewusst? So in den frühen Tagen? Was ich weiß, ist, dass eine einzige Stimme gefehlt hat und Deutsch beinahe die quasi Landessprache geworden wäre. Das ist Urban Legend zumindest. Ich glaube, es ist Urban Legend, ja. Das ist Urban Legend. Was Tatsache ist, ist, dass in Pennsylvania die State Congress fehlte es um 5 Stimmen oder so. Okay. Amerika hat nie über eine Sprache gestimmt. Es gibt keine offizielle Sprache. Englisch ist nicht die offizielle Sprache von Amerika. Oh, really? Okay. Was, es gibt keine? Hier und da gibt es Ausnahmen, zum Beispiel Chicago oder vielleicht Illinois, aber ich glaube, die Stadt Chicago selbst hat einen City Ordinance, wo die offizielle Sprache von Chicago American ist. Nicht Englisch, American. Ooh. Deswegen auch Chicago Style Guide und Chicago und unser Wörterbuch und so kommt von da. Genau, ja. Okay. Aber sonst, nee, also wenn man hier auf Spanisch spricht, wäre das legal und man muss dann auf Spanisch auch alles haben. Okay, das wusste ich wirklich nicht. Das ist mir komplett neu, dass es da keine offizielle Regelung gibt. Also ist das dann in den Staaten irgendwie geregelt oder hat sich das dann eingebürgert einfach? Es hat sich so eingebürgert, denn die Sache ist so, die Mehrheit waren immer noch nicht unbedingt Engländer, aber also meine Ur-Ur-Großeltern waren keine Deutsche, die waren Schotten und Iren hauptsächlich. Aber das schon, also im 19. Jahrhundert, schon deren Vorfahren waren jahrhundertelang in Amerika. Und Amerikaner, in Anführungszeichen, sehen sich als WASP, also was ich bin, zum Beispiel ein White Anglo-Saxon Protestant. Und damals, im 19. Jahrhundert, aber auch in Koloniezeiten, tranken sie Cider und Whisky. Und die Iren, Deutsche und Burma, also Tschechen jetzt, waren anders. Die passten da nicht rein. Und es gab da immer mehr und mehr Tension, also Streit, Konflikt zwischen den beiden Kulturen. Denn ihr, Deutsche, trinkt das falsche Art von Alkohol. Jim Beam und Jack Daniels, klar, Amis. Aber Busch, Schaefer, Eberhard Anheuser, Blatz, Miller, Pabst, Schlitz. Das sind doch keine Amis. Was ist das denn? Genau, da gab es eine größere und größere anti-deutsche Bewegung so. Ich weiß, hat Jürgen alles so aufgeklärt, so was das Thema so sein soll und wo man hinaus will und das Ganze heute? Überhaupt gar nicht. Ja, cool. Alright. Ich hab meine Vermutung war ja tatsächlich, dass es in Richtung Patentstreit geht, hier mit Budweiser und Budweiser. Aber das ist auch eine coole Story. Das können wir einfach so als Nebenthema kurz abdecken, denn das habe ich einfach. Na, das habe ich gerade schon mal kurz angerissen. Also ich habe gerade die Entstehungsgeschichte von Budweiser und von wie gerade der aktuelle Stand ist, das habe ich gerade schon mal ganz kurz erklärt, dass die bis heute streiten um die Namensrechte. Genau, ich wollte noch was über die sagen, also Busch und Anheuser, aber das ist interessant auf jeden Fall, denn ich wohnte ja 10 Jahre in Tschechien. Also ich kam gerade vor 3 Jahren, jetzt zog ich nach Amerika zurück, nach Kalifornien. Aber für 10 Jahre wohnte ich in Prag und überall sieht man natürlich Budweiser. Yeah. Aber aus Český Budějovice, aus dem eigentlichen Budweis und nicht irgend so ein Zeug mit Reis und Mais und verwässertes, also Bier darf man das ja nicht nennen. Das ist ja kein Reinheitsgebot. Also Bier ist es nicht, dieses Malt Liquor, was Amerikaner Budweiser nennen. Ja, ist auf keinen Fall Bier. Vor allem bin ich ein großer US-Sport-Fan und was ja am meisten beworben wird in den USA ist ja tatsächlich Bud Light. Noch mal plörriger ist als das Original Budweiser. Hier gibt's mittlerweile Czechvar und das ist das Budweiser aus Tschechien. Also ich kann's hier ein bisschen hier und da kaufen. Die Sache ist, wie bei jeder Brauerei, das Bier schmeckt in der Stadt am besten. Yeah. Und in Budweis, wenn ihr schon mal in Tschechien ein bisschen gereist war, also würde ich auf jeden Fall raten, Tschechien ist super cool und auch ein bisschen billiger, also und sehr nahe an euch. Und Budweis, das Bier, man kann zur Brauerei gehen, das besuchen, da war ich mehrmals, also ich mag Brauereien besuchen. Und also jedes Mal, wenn ich in Český Budějovice vorbeifahre, halte ich da an und da habe ich meine Mutter mitgenommen und meinen Vater und Bruder und alles Mögliche an Amis und Deutsche. Und wir sind halt nach Budweis und dort an der Brauerei ist es wirklich eines der besten Biere, die ich je hatte. Einfach das Dunkle, das Helle, die sind beide einfach perfekte Lager. Dann wird das Ganze nochmal pasteurized, also ultra hoch erhitzt und das Ganze und dann schmeckt es ein bisschen anders. Aber in Budweis schmeckt das noch genial. Ein paar Kilometer weiter weg in Prag, mag ich andere Biere mehr, vielleicht Pilsner oder so, aber wenn man es jetzt hier kauft, ist es ein ganz anderes Bier. Es wurde importiert, es schmeckt auch nach dem. Und die Sache ist, vielleicht, wenn ich nach Milwaukee oder so fahre und in dem Anheuser-Busch Brauerei dort ein Budweiser probiere, vielleicht wäre es was Besonderes. Keine Ahnung, habe ich nie. Also das muss ich erstmal fairerweise sagen. Aber sonst ist es Budweiser, also also ich sag ab jetzt, Budweiser ist das wirkliche, also aus Tschechien und Bud sage ich einfach mal, das ist das amerikanische. Hier wäre es legal gesehen andersrum, ich müsste Bud oder Budweiser und Czechvar oder Budvar sagen, aber kack auf dem. Unsere Audience in den USA ist limited, würde ich behaupten, also ich glaube nicht, dass du deinen Probleme gerätst, ja. Nee, also die Sache ist, Anheuser ist der Schwiegersohn von Bush und der kannte sich beide, Deutsch-Amerikaner, also die kannten sich natürlich aus und Anheuser reiste auch ein bisschen in Tschechien rum und probierte dort die Biere und so und es ist jetzt, und da kam er auch durch Budweis und damals war es noch Österreich-Ungarn, also es hieß noch Budweis, es war ein deutsches Bier, selbst Pilsner Urquell, die haben irgendeinen Bayern engagiert und der hat denen dann ein Bier gebraut im 19. Jahrhundert und das wurde dann Pilsner, so Bürgerbräu, Pilsner Urquell in Pilsen. Okay, das war ein Bayer. In Budweis war das ein Österreicher oder wahrscheinlich auch ein Bayer und damals war es sogar Österreich-Ungarn und deswegen konnte dieser Deutsch-Amerikaner kommen und sagen, oh toll, das ist auch ein deutsches Bier, das gefällt mir und ich nehme das. Und gute Biere heißen Budweiser und es besitzt keiner den Namen, denn genau wie in Pilsen, es gibt ja Pilsener, es ist bloß eine Sorte. So gute Lager kommen aus, die aus Budweis heißen Budweiser. Genau wie Roquefort Käse kommt aus, oder Champagner kommt aus Frankreich und so weiter. Und wenn es nicht aus der Gegend kommt, ist es was anderes, auch wenn es im gleichen Stil ist und so weiter. Aber in Amerika haben wir diese Gesetze nicht und da kam Anheuser zurück. Und er hatte ja nicht mal das gleiche Rezept dann hätte ich es ja verstanden. Okay. Wenn er jetzt, ich hätte ihn verziehen, wenn er nach Amerika zurückkommt und dann nach dem Reinheitsgebot ein richtig gutes Bier braut, nein. Wie schwer kann es sein? Das mache ich einfach selber. Nee, dann gärt ja irgend so ein Reis und Mais und irgend sowas, Hopfen und so das Ganze. Okay, das ganze Bier wurde noch einmal schlechter. Und ich glaube, wenn ich ein Spoiler, worauf Jürgen und ich heute hinaus wollen, ein Spoiler ist Prohibition, okay? Prohibition, es ist alles eure Schuld. Ich meine jetzt nicht German Americans generell, sondern wirklich Dominic, Philipp und Jürgen. Also immer wenn auf der Welt irgendwas ganz grob aus dem Ruder läuft, sind die Deutschen zumindest ganz, ganz stark daran beteiligt. Oftmals. Ja, und die Sache ist, ja, und das Ganze ist ein bisschen verbunden. Denn Tatsache, eine Sache ist, während, also Bush und Anheuser wurden zu Millionäre, wurden zu Tausenden von Dollar an verkauft, zu 550 Millionen, glaube ich, damals, in damaliges Geld. Und damals war es so, dass alle Nachbarstaaten, guck mal, New York, so Manhattan, das ist also Chinatown, Little Italy und keine Ahnung, also da gibt's jetzt Little Puerto Rico und die ganzen Nachbarschaften waren wirklich so nicht integriert, sondern untereinander. Da gab's auch Little Germany, überall. Es gibt ja immer noch Bismarck, North Dakota, aber in Chicago gab's Germantown und direkt an der Ecke Berlin Street und keine Ahnung was, Bismarck Street oder so. Die Straßen gibt's nicht mehr. Okay, aber was da wohl passiert ist. Ja, das kommt noch. Das wäre jetzt Spoiler. Aber als Bush und Anheuser zu Milliardären wurde und ihre Nachbarschaft, die sprachen untereinander Deutsch, die tranken ihr Bier und sie hangen mit ihren war die andere oder die unterste Schicht, Sozialschicht gesehen damals, so die ganz neuen Immigranten. Und Deutsche und Iren waren die, die bei Saloons rumhangen. Wah, wah, wah. You naughty German, you. Nein, nein, nein. Hatte man da noch, lass uns mal ganz kurz so, wie müssen wir uns die Zeit vorstellen? Wenn du sagst Saloons, da denkt jetzt man ja. Jetzt sage ich mal, ich gebe euch mal ein Datum, und zwar die Anti-Saloon, zwei Dinge. Es gab jetzt, es fing an mit dem German-American, also Deutsch-Amerikanischer Bund, fing jetzt zu diesen Zeiten an, wegen direkt, also Adolphus Bush und Anheuser waren direkt an der Spitze, okay? Die waren Mitgründer. Das ist die eine Sache. Und als sie dann politisch wurden und wirklich mehr, die wollten auch zu Deutschen den Schulen und sowieso gingen sie zu den Lutheran, also zu den lutheranischen Kirchen und beteten auf Deutsch und so. Zu dieser gleichen Zeit, 1870, okay, wurde die Anti-Saloon League gegründet. Teilweise von Frauen, da kommt jetzt ein ganz anderes Ding, was nicht das Thema heute ist, und zwar die Frauenrechtebewegung, Women's Suffrage. Mhm. Sie wurden politisch mächtig, indem sie diese pesky Immigranten beschuldigen, dass sie an alle schuld sind, weil alle ihren Jobs verlieren und besoffen ihre Frauen schlagen. Und Frauen hatten ja keine Rechte. Das heißt, ein Mann geht zu einem Saloon, gibt sein ganzes Geld aus, kommt betrunken nach Hause, da gibt's Gewalt und die Kinder sind traumatisiert. Und die Frau kann nichts dagegen tun. Sich dagegen zu wehren, war die Anti-Saloon League. Das heißt, die beiden Bewegungen gehen auch Hand in Hand. Ah. Anti-Immigration, Saufen, denn Amerika, da habe ich schon mal eine Prohibition-Folge, die heißt Speakeasy, da habe ich mal die Nummern gegeben. So, wir soffen damals wie Weißrussland heute bloß ein bisschen mehr. Also wir hatten echt ein Alkoholproblem. Tatsächlich, da war es, glaube ich, pro Mann, Frau und Kind war es so, keine Ahnung, so ein Liter Whisky am Tag oder sowas wurde konsumiert. Also es war schon heftige Zahlen. Wow. Also wir hatten schon wirklich ein Problem. Und das ist eine andere Geschichte, denn früher war ja Bier sicherer als Wasser. Und wir haben dann Bier durch Whisky ersetzt, aber 1:1. Nicht jetzt so ein Schuss Whisky für ein Glas Bier, sondern ein Glas Whisky für ein Glas Bier haben wir dann ersetzt. Also dann alle so selbst angefangen haben zu brennen, und destillieren und so weiter. Okay, ja, das ist wie mit, 1870. Das ist wie mit D-Mark und Euro. Das haben wir ja quasi auch 1:1 ersetzt. Ist interessant. Ja, obwohl das nicht so, ja genau. Moment mal, hey. Das ist interessant, dass du das erzählst, weil ich habe heute erst tatsächlich über James Bond gelästert, weil in den ganzen James-Bond-Filmen, die saufen ja nur Whisky pur. Wenn er irgendwo was trinkt, dann ist das eigentlich immer purer Alkohol. Und ich dachte immer, das wäre so eine typische Filmsache, aber wenn du jetzt sagst, dass es tatsächlich historisch belegt ist. Aber du weißt schon, dass das Engländer ist, ne? Ja, ja, schon klar. Ja, dann ist ja auch die Frage, Whisky oder Whiskey? Diese Kultur teilen wir. Ja, weil, also, ja, ja, nee, nee, ob es jetzt Engländer oder, nee, nee, das haben wir schon gemeinsam. Für die Engländer waren es Gin, für uns war es, für beide waren es Whisky und wir hatten dann noch Rum, ging hinzu. Aber hatten die Engländer in der Navy und so auch. Also wegen ihrer Kolonien in der Karibik und so. Also, nee, nee, wir hatten da schon, wir sind da schon Cousinen, kulturell gesehen, was das Saufen angeht. Die Amerikaner nehmen ja auch gerne mal was andere machen und setzen dann noch einen drauf. So, das ist ja auch, das ist so der American Spirit. Ich habe da eine Nummer habe ich, das war zu der Zeit, so spätes 19. Jahrhundert, das war 70% von unserer Steuereinkommen war Steuer an Alkohol. Also das war schon, ja, yeah. 900 Millionen Barrel, also Fässer von Bier habe ich hier stehen. Und das ist so 1870, also die Bevölkerung war nicht so groß. Also 900 Millionen ist, jeder Amerikaner könnte wahrscheinlich ein Dutzend Fässer haben. Und ja, es wäre noch was übrig. Also das ist so ein bisschen wie Bayern heute. Ja, bisschen, passt. Bisschen, ja. Ich bin ja in München aufgewachsen, also come on, pass auf. Nee, aber genau, also Adolphus Busch, also was jetzt Jürgen gesagt hat, also er war wirklich, wir nannten ihn den Emperor of Beer. Er war der Bierkaiser bei uns. Er hatte die größte Brauerei in der westlichen Hemisphäre, okay? Das ist, hat er jetzt immer noch, er hat sich jetzt, aber das war vor der Prohibition, also so um die Jahrhundertswende, sagen wir mal, vor dem Ersten Weltkrieg, die größte Brauerei in den, also er war ja, hast du bestimmt gesagt, so er kam ja aus dem Rheinland, eines von 21 Kinder und das Ganze, aber dann auf jeden Fall St. Louis und das war, ja, also genau, Anheuser war auch, genau, er war, da gab's auch Geschichte, er war der Erste, der erfolgreich Bier in Flaschen verkaufte. Oh, okay. Er hat den Dreh raus, wie man das so, das würde dann später für Coca-Cola wichtig, zum Beispiel. Nee, aber er hat ja auch das Pasteurisieren erfunden und er hat dann aber auch das Kühlen salonfähig gemacht. Genau, so kühlen, genau, es ist schwer zu übertonen. Also Amerikaner, so England, Englisch Abstände ab Stammige Amerikaner, die sahen sich das Ganze so an. So, die Deutsche waren nicht integriert. In alle Großstädte gab es ein Germantown. Und dann sieht man jemand wie dieser Eberhard Anheuser, der Eisenbahnen besitzt. Er besaß Eisfabriken wegen dieser Kühlanlagen, Flaschenfabriken. Er hatte Mansions, so diese riesen Chateaus in Anwesen. Zwei Kontinenten, also er reiste immer hin und her zwischen Europa und Amerika. Es gibt die ganzen Anheuser-Busch-Pferde, das ist eine Legende, so die Stables, die Pferde, es gibt immer noch ein Öl-Dings heute, weil Schaefer war mal Bier, es gibt immer noch eine Ölfirma, das hieß mal Anheuser-Schaefer oder so. Da gibt's so viel, ja, so viele coole Stories von Firmen, die noch existieren, wegen diesen Pferden, die Verbindung war die Pferde von diesen Anheuser-Busch, also selbst die Pferde von denen, das Züchtprogramm war halt berühmt. Er bekam von Kaiser Wilhelm natürlich Orden und ja, also sehr mächtige Person einfach, Punkt. Also sehr ein Bill Gates, aber auch sehr politisch engagiert und das Ganze hier in Amerika. Praktisch und Bill Gates, aber mit Saufen. Aber mit Saufen, genau, ja. ich weiß nicht, ist so diese Geschichte von Anheuser-Busch bei euch so ein bisschen bekannt? Weil für euch ist das, also das ist wirklich deutsche Geschichte. Das waren wirklich so erste Generation Deutsche, Schlitz und Pabst und die ganzen, die als Immigranten so rüberkamen und dann ihre Vermögen machten. Aber also, ich weiß nicht, ob diese Geschichten in Deutschland wiederum bekannt sind. Ich bin da wirklich erst drauf gestoßen, als ich überlegt habe, was wir denn thematisch zusammen in so einer Folge machen könnten. Dann habe ich mich so ein bisschen in Prohibition eingelesen und über das Verhältnis von Deutschen und Amerikanern in der Zeit. Und dann bin ich auf Anheuser und Busch gekommen und habe gedacht, da ist eigentlich ein ganz cooler Ansatzpunkt. Und dann habe ich weitergelesen und weitergelesen und weitergelesen und war fassungslos. So, das war mir überhaupt nicht klar. Genau, es ist faszinierend, finde ich. Die Sache ist, wenn ihr nicht darüber gehört habt, gibt es Gründe dafür. Dun, dun, dun. Das ist jetzt Segway. Moment mal. Ich glaube, allgemein ist über Emigranten nicht so viel bekannt bei uns. Also ich wüsste jetzt kaum eine Story von deutschen Emigranten, die jetzt wirklich National Knowledge wäre. Und auf der anderen Seite. Das ist die Sache. So hier in bestimmten Kreisen, so wenn man mit Nachnamen Schmidt oder irgend sowas heißt, dann. Dann denkt man sich, oh, okay, oder ich habe auch irgendwann mal eine DNA-Analyse gemacht. Ich wollte auch mal wissen, wo ich herkomme, ob ich vielleicht doch einen Indianer irgendwo im Haufen habe. Oder ich habe auch die ganzen Urkunden von meiner Familie, bis sie mit dem Schiff ankamen zu den Kolonien und so. Cool. Das Ganze interessiert mich. Und an dem Amerikaner, die dann deutsche Abstammige haben, ich habe einen Urgroßvater aus Frankfurt, einen Kleinschmidt mit Nachnamen. Oh, und dann sind wir ja quasi verwandt. Ich heiße auch Schmidt, ja. Ja, ich bin halt ein bisschen kleiner. Aber der ist abgehauen, als meine Oma 6 Jahre alt war. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Papiere über ihn. Ich weiß nicht, ich habe keine Informationen über ihn. Und das war's dann halt. Aber für die schottische Familie habe ich an beiden Seiten von meiner Familie 1000 Unterlagen. Und wenn ich jetzt, und ich hab Kumpels, eines meiner Mit-Podcaster spricht kein Wort Deutsch, aber heißt Kohlmann und ist Ostfriese-Abstammiger. Und der Arme. Und der ist halt nach, ich musste halt ihn über Otto Fanden und das Ganze erzählen und das Ganze aufklären, aber er ist nach Leer und hat sich erkundigt und ist zu den Kirchen und hat die Taufurkunden und das Ganze gesucht und ich habe ein bisschen mit der Übersetzung geholfen und Amerikaner interessieren sich sehr dafür. Die Sache ist, wenn ihr, und deswegen wissen viele Amerikaner vielleicht, wenn sie deutschabstammig sind, und das sind sehr, sehr viele, also Millionen, fast so viele, wie es Deutsche gibt wahrscheinlich. Und die wissen dann vielleicht diese Geschichten. Aber es gab dann tatsächlich eine sehr große, ja, also diese Brauereien, die wurden immer mächtiger, sagen wir es mal so. Sie kauften wirklich Politiker, einfach schlecht. Und sie bestachen Zeitungen, dass immer gute Sachen über sie gesagt wurden. Sie gingen nach Texas, so Leute von Anheuser-Busch, sie gingen nach Texas und zahlten den Poll Tax. Das war so eine rassistische Steuer gegen Mexikaner, dass Mexikaner nicht wählen konnten. Und da gingen deutsche Amerikaner hin und zahlten für die Mexikaner den Poll Tax, damit dann die Mexikaner für die richtige Partei wählen. Also die pro-deutsche Democrats wahrscheinlich, oder keine Ahnung. Vielleicht war es damals die Republicans. Aber auf jeden Fall. Und sie kämpften auch gegen diese Whiskey Distillers. Also es wurde dann auch politisch Bier gegen Whiskey. Jetzt wird's gefährlich. Denn jetzt, wo sich Whiskey und Bier gegenseitig kämpfen, kommt jetzt, also da gibt es jetzt Propaganda. Da gab es von Anheuser-Busch gab es so Werbeplakate, so Poster. So, Beer ist okay, Beer is safe for babies. Sowas. was ja die Bayer immer noch sagen. Also das ist, dann gab es die German-American Alliance. Das war wirklich so ein Bund, das von Brauereien bezahlt wurde. Und sie wehrten sich dann politisch und sagten, sie verteidigen sich gegen die so deutscher Brauch, alles, so dass man in den Schulen nicht Deutsch unterrichtet oder dass man darauf besteht, dass man Englisch lernt oder einfach so kleine Sachen, keine Ahnung was genau, aber sie wehrten sich einfach politisch gegen das. Sie schreiben, das ist an assault of the German customs and the joviality of the German people. Die Glücklichkeit der Deutschen, das deutsche Volk oder so, die deutschen Leute. Und Amerikaner wurden jetzt immer verdächtiger und verdächtiger gegenüber diese Brauereien und Saloons. Die Saloons wurden direkt von den Brauereien kontrolliert, das heißt von Deutsch-Amerikaner. Und manche von diesen Brauereien hatten mehr Geld als hier dieser, Staaten oder sogar Bundesstaaten im Westen. Also, und das ist, das wurde wirklich zu mächtig. Und dann gab es in Europa so einen klitzekleinen Krieg. Es hieß, glaube ich, also für uns eher uninteressant, aber es hieß The Great War, der Erste Weltkrieg. Ja, so ein kleiner Konflikt. So ein winzig kleine, so Nebenshow eigentlich, also kein Hauptthema jetzt. Aber die Sache ist, während das Ganze passierte, wollten wir neutral bleiben. Allerdings, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das wisst oder nicht, aber Deutsch-Amerikaner fangen an Listen zu kommen und wurden gezählt. 480.000 kamen erstmal auf Listen. 4.000 wurden dann erstmal verhaftet und dann 1917 und 1918 also unter Verdacht, dass sie Spionen waren oder so. Und viele waren vielleicht Spionen, aber es war einfach ein sehr breiter Netz. So, hey, also erstmal einfach alle. Und da fängt man an, das war das erste Mal, wo man anfing, die Namen, so Berlin Street umzunennen auf Whitaker Street oder irgendwas. Darauf kommen wir am Schluss nochmal zurück, aber so im Ersten Weltkrieg, da gab es eine sehr starke antideutsche Bewegung und plötzlich die Prohibitionbewegung wurde sehr stark. Im Krieg gab es natürlich viel Propaganda, sehr hässliche Propaganda. Ich weiß nicht, ob ihr mal die Poster angeguckt habt, aber ihr wurdet so Hunnen genannt, so Huns kill and women and children. Und das Ganze war ein bisschen, also Jerry und Kraut und diese ganzen, das sind rassistische Begriffe gegen euch. Sauerkraut wurde Liberty Cabbage umbenannt. Dachshund, das finde ich, weil ich habe Hund, ich bin Hundlieber, Liebhaber. Und ich habe Dachshunds, also Dackel. Wurden gesteinigt, wurden einfach umgebracht. Da hört der Spaß auf. Genau, und da habe ich mich auch gefragt, so Moment mal, war das jetzt durch hier ein paar Fälle, die dann in Zeitungen groß berichtet wurden, oder war das jetzt viele Dackel, oder über was reden wir hier? Also, Moment, so Moment 480.000 Leute festgenommen, egal. Aber was ich, nein! Ja, und dann wurden die Hotdogs erfunden. Worauf ich wiederum Bock hätte, denn ich habe Deutsch genommen in der Schule, und die Schüler haben dann ihre Deutsch-Textbücher aufgehäuft und das Ganze verbrannt. Das könnt ihr übrigens bei YouTube gucken. Das ist, also Bücher brennen generell, bin ich kein Fan von. Aber als Schüler mal meine Schulbücher zu verbrennen, oh doch, das wollte ich schon. Aber in Illinois wurde sogar ein Deutscher gelyncht, weil er zu deinem Nachbar über seinen Nachbarzaun Deutsch gesprochen hat. Also wirklich so, hey, guten Tag, Herr Schmidt oder so. Und ein anderer Nachbar hat's gehört und er wurde gelyncht. Also so wirklich so also rassistischer. Rassismus, einfach Rassismus. Genau, eigentlich, ja, ne? Das ist, ihr wart so diese Stufe dann zu der Zeit. Und okay, dass jetzt Brauereien und Saloons nicht beliebt wurden, das ist ein Understatement. Also das ist leicht und ausgedrückt. Also Halt the Hun war ganz groß überall. Also das war das Propaganda. Und plötzlich Blatz, Miller, Pabst, Schlitz, diese ganzen, das waren Verräter. So German Americans. Im Ersten Weltkrieg ist es, man kann erkennen, wenn man einen Amerikaner trifft mit einem deutschen Namen, vielleicht wie in Zurück in der Zukunft, Dr. Brown, okay, Doc. Brown, aber der schrieb es amerikanisch, glaube ich, weil er hat da auch erzählt, ach, im Ersten Weltkrieg haben wir unseren Namen anders geschrieben. Das taten tatsächlich Tausende von Deutsch-Amerikaner, die, wenn sie einen deutschen Namen hat, dann hier erkennt man, wenn es noch deutsch geschrieben ist, dann kamen sie nach dem Ersten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg machte man das nicht so unbedingt. Aber im Ersten Weltkrieg so, okay, Brown wird jetzt B, also O-W geschrieben, nicht A-U oder so. Und okay, genau, das war jetzt, okay, die Sache ist, Jetzt ist es nur noch ein paar Jahre. Warum muss ich 21 sein, um Alkohol zu kaufen heute? Warum in Independence, Oregon, ich komme aus Oregon, warum ist das immer noch eine Dry Town, wo man es kein Alkohol gibt? Es gibt immer noch Dry Counties. Warum? Nach dem Ersten Weltkrieg dachten viele, okay, es würde niemals durchgehen. Ich sag euch was, ich gebe euch 7 Jahre Zeit, wenn ihr alle, ihr braucht 35 Stimmen im Kongress, Wyoming und die ganzen im Westen, die würden niemals gegen eine Anti-Saloon-Ding stimmen. Aber macht ruhig, ihr habt 7 Jahre Zeit. Wenn ihr dann die Stimme bekommt, verändern wir unsere Verfassung. Also das ist schon sehr heftig, das mal zu betonen. Wir verändern unsere Verfassung. Das machen wir nicht jeden Tag. Und zu dieser Zeit wurde eine Verfassungsänderung, also eine Amendment, nie rückgängig gemacht. Das heißt, wir geben euch 7 Jahre. Aber das war wirklich so die Temperance Movement. Wer war denn da die treibende Kraft? Wer hat es denn getrieben? Genau, alle, das wollte ich gerade sagen. So die Temperance Movement, das war die Frauenrechte an einer Seite. Dann gab es auch so die, ich weiß jetzt nicht, wie die hießen, aber es gab so eine Gruppe, die Vorfahren der Alcoholics Anonymous, die Sons of Sons of Lincoln, irgend sowas, aber das waren halt ein paar Männer und das waren nur Männer. Also die Temperance Movement waren nur Frauen und da schlossen sich auch Männer an, aber da kamen so mehrere Dinge zusammen. Eins war wirklich Anti-Alkohol, eins war wirklich Frauenrechte und Frauen, also gegen Gewalt zu Hause. Und dann kam die dritte, denn tatsächlich, was ich wirklich interessant fand, ist, wer für Prohibition war, zum Beispiel sehr stark, war die KKK. Oh, really? Die KKK war für die Prohibition, weil sie antikatholisch war. Yeah. Und Iren und Deutsche ist gleich, und Burma, also Tschechien heute, ist gleich katholisch. Katholisch. Mhm. Da also Frauenrechte, Rassisten und Anti-Alkohol schlossen sich zusammen und sie brauchten keine 7 Jahre für die 35 Stimmen. In 13 Monate schafften sie es, dass sie ihr das Ding änderten, die Verfassung änderten. Und es gab die Prohibition für 10 Jahre. Da gibt's jetzt, also da gibt's jetzt so viele andere Stories von deutschen Gangster und keine Ahnung, in welche Richtung wir jetzt gehen wollen. Aber genau, das war tatsächlich alle Gründe zusammen. Aber es war der Erste Weltkrieg. Das war so der schwenkende Punkt, wo alle glaubten, nee, das wäre unmöglich. Also was, Alkohol verbieten? Das ist doch sowas gegen Freiheit. Und das kann man doch nicht machen in der USA. Aber dann wurde es tatsächlich, ging das durch im Congress. Ich glaube, das ist ein bisschen wie die, wir haben ja Wahl jetzt demnächst, also bis die Folge rauskommt, ist die Wahl wahrscheinlich schon vorbei, ja. Und ich habe echt ein bisschen Angst, dass Leute aus genau solchen Gründen so, ja, die kommen sowieso nicht in den Bundestag, ich wähle mal AfD, einfach um ein Zeichen zu setzen. Gott, ja. Ey, wir haben ja. Trump als Präsident. Genau. Aus genau dem gleichen, das kann doch nicht passieren. Oder ach, wir wählen mal für den Clown, gewinnt sowieso nicht, und zweitens, genau. You know. Und genauso stelle ich mir das damals vor. So die verärgerten Hausfrauen, die so, okay, die haben vielleicht, ich glaube, das die ist aber nicht nur, dass gemeint, die verärgert sind. Ich glaube, das ist schon wirklich auch starker Feminismus, die auch Mitspracherecht haben wollten. Und das war einfach was, wie er vorhin gesagt hat, wenn du von einem betrunkenen Mann verprügelt wirst und hast keine Rechte, dann kannst du natürlich einerseits dafür kämpfen, dass du Rechte kriegst, und andererseits gegen den Alkohol. Und vielleicht ist sozusagen der Alkohol die einfachere Antwort und etwas, wo du natürlich auch schnell Verbündete es waren findest. Beides Probleme. Genau, die Sache ist, genau, Frauenrechte, viele Männer waren einfach nicht dafür. Mhm. Warum würden wir, ich meine, es funktioniert doch alles wunderschön und, you know, wir können alle wählen. Warum will ich jetzt plötzlich bestimmen, dass meine Frau mitwählen kann? Es gibt ja zu Hause schon genug Streit, das brauchen wir nicht im Kongress. Das ist ein hard sell, das ist schwer zu verkaufen. Allerdings, das Alkoholproblem war sehr offensichtlich. Es war teilweise nachts gefährlich. Es gab viele Obdachlose und es gab viele soziale Probleme drumherum. Wenn man so spät ist, so New York City, so spät, so 1890er, sage ich mal, wenn man das so, die Slums und so ansieht, die ärmsten Viertel von Deutschen und Iren und das Ganze, die Bilder gibt's ja, und das ist einfach Wahnsinn einfach. New York City, dass es mal so arm war und dass viele dort kaum Wasser hatten und dass es so dreckig war und verhungerten und viele schliefen einfach in den Saloons oder in den Gassen oder wo sie konnten. Und Alkohol war wirklich, also da gab es viele andere Probleme. Einfach soziale Hilfe war einfach nicht da. Aber Alkohol war einfach etwas Sichtbares. So, man sieht jemanden in der Straße liegen wie ein Zombie. Ja, das ist ein Säufer. Klar, das ist, you know, das ist ein Problem, das müssen wir abschaffen. Und wenn dann Frauen das so ihre Rechte mit dem verknüpfen, dann das war wiederum, das konnte man verkaufen. Also da würde man, und in Wyoming, die waren dann auch schockiert, als dann, da gab es die Volstead Act. Wenn man diese ganzen Filme sieht in die Prohibition mit den Federal Agents und wenn sie gegen Capone und die ganzen kämpfen, das sind eigentlich die enforcen. Sie verstärken den Volstead Act. Der Volstead Act ist eigentlich alles die Gesetze, was die Polizei dann reagieren sollen, also was sie machen sollen. Und Volstead Act war sehr streng. Kein Bier, kein Alkohol, kein nichts. Und da waren auch viele Staaten überrascht. So, Moment mal, wir dachten nur Whisky oder so. Und plötzlich war es dann nichts. Und, aber dann war es zu spät. Dann war es eine Verfassungsänderung. Ich will einmal, bevor wir es vergessen, Anheuser-Busch, wie haben die überlebt? Ich frag das erstmal. Weiß das jemand? Weißt du das, Jürgen? Warte mal noch ganz kurz. Ganz, ich weiß es, ja, aber noch ganz kurz vorher. Prohibition ist ja viel ein Begriff, aber kannst du mal so ganz, ganz klar sagen, wo die Grenzen waren, der Inhalt der Gesetzesänderung? Oh ja, das ist interessant, stimmt. Genau, denn es war nicht schwarz-weiß, und hier ist der Grund, warum eine ganze Nation zu Kriminellen wurde. Denn es gab eine große graue Zone, was so halblegal war. Zum Beispiel, es durfte kein Alkohol mehr gebrannt oder gebraut werden. Allerdings das Alkohol, was schon existierte, durfte man, glaube ich, noch war legal. Man durfte es nicht mehr verkaufen, aber war der Ding. Aber irgendwie, ja, irgendwie so es gab dann plötzlich Clubs, wo man dann so Membership, das gleiche sieht man dann wieder für Marihuana und so, dass man gibt dann einen Club-Dings, wo man dann monatlich was bezahlt und dann bekommt man so ein paar Shots, Whisky oder irgend sowas. Aber man durfte auch für die Familie seinen Eigenkonsum nicht brennen, also kein Whisky oder Gin oder so oder Wodka, also keine Kartoffel jetzt brennen, aber man durfte Brauereien und Wein machen. Das heißt, man kaufte sich Traubensaft und gärte es dann, braute es dann und dann wurde es zu sehr abscheulichen Wein, aber es hatte Alkohol und machte dicht. Und das gleiche mit, erzähl mir mal, wie überlebte zum Beispiel, Volstead Act war wirklich 0,5%, also wirklich nichts. Aber in Pharmacies, also für Medizin konnte man es verkaufen, Walgreens zum Beispiel gibt's heute, weil es praktisch eine Speakeasy wurde. Sie verkaufen dann Whisky als Medizin. Man brauchte ein Rezept, man ging zum Arzt und sagte, und man wurde plötzlich für alles mögliche Whisky verschrieben. Und Walgreens, das ist heute immer noch eine Apotheke, Riesenkette. Und solche, die haben dadurch überlebt. Die Speakeasies waren zum Beispiel illegal, weil dort Alkohol verkauft wurde. Aber weil es illegal wurde, hieß es ging alles. Wenn Alkohol schon illegal ist, dann warum nicht Marihuana oder Kokain oder was weiß ich? Und Minderjährige. Und dort sah man auch zum ersten Mal Schwarz und Weiß. Und also meine Frage an euch wäre jetzt, oder an Jürgen, wie hat jetzt Anheuser-Busch überlebt durch die Prohibition? Habt ihr beide eine Idee? Nein. Ich sehe nur gerade den Vorteil von dem Ganzen, weil wenn du, nein, keine Ahnung, wenn du sagst, dass zum ersten Mal Schwarz und Weiß zusammengekommen ist und quasi der Jazz und dergleichen und der Blues zum ersten Mal verteilt wurde. Weiße haben zum ersten Mal gekifft, zum Beispiel. Ja. Ja, das ist alles Prohibition, ja. Also Bevor ich neige mal dazu, Dinge zu sagen, weil ich Angst habe, dass der Jürgen oder in dem Fall du das irgendwann nicht sagen. Ich liebe den Film The Untouchables. Oh yeah. Der hab ich auch neulich erst wieder geguckt. Unfassbar gut. Ja. Und es ist halt genau diese Prohibitionszeit, wo sie halt dann, das sind ja auch Federal Agents, die quasi diese Prohibitionsgesetze einhalten müssen und dann die die ganzen Geheimclubs quasi aufdecken. Und es ist ein ganz fantastischer Film. Den müssen wir an der Stelle mal verlinken. Okay, einer der härtesten. Und diese kleine Brauereien und Distillery so mitten im Nichts und Moonshine und das Ganze. Oh ja. Okay, Jürgen, mein Tipp, sie haben Lightbier erfunden oder alkoholfreies Bier. Ja, das stimmt. Das ist zum Beispiel, die hatten Lightbier unter dem Namen Pivo. Das ist das tschechische Wort für Bier. Das ist noch eine Marke. Das fand ich so lustig, dass wir in Tschechien so was Alkohol. Also, und wir nennen das Nearbier. Das finde ich tatsächlich viel wurde lustiger. Sehr beliebt. Genau, Nearbier, weil das ist nämlich das, was amerikanisches Bier bis heute ja eigentlich ist. So, ja. Genau, ich nenne heute Budweiser immer noch, also Bud. Ich werde nie vergessen, ich habe in einer Bar meines Vertrauens gab es einen Spruch, dass American Beer is like fucking in a canoe, it's like riding in a canoe, it's fucking close to water. Genau. Genau. Also zum einen haben sie den Alkoholgehalt so weit gesenkt, dass es legal war, also es war immer noch ein bisschen Alkohol drin. Schmeckte auch nach. Es wurde berichtet, dass es dann wirklich schlecht schmeckte. Die andere Sache ist, es war ja noch legal, zu Hause zu brauen. Sie haben Malzenextrakt oder wie heißt das? Irgend sowas. Malzextrakt. Und das war dann einfach zum Kochen offiziell, aber das war dann, stand dann drauf, so Anheuser-Busch Malzextrakt. Und da stand sogar ganz groß, vermische nicht mit Hefe und Wasser oder sowas, denn es wird so und so und mache es nicht in einem dunklen Raum und so viel Grad, bei so und so viel, war da ganz groß drauf geschrieben, was man nicht tun soll, um aus Versehen Bier zu brauen. Sehr und gut. Das gleiche stand bei Traubensaft. Also Anheuser-Busch hat so überlebt. Aber haben nicht viele der Brauereien die Zeit auch ihre ganze Kühlinfrastruktur genutzt, um Eiscreme zu verkaufen? Genau. Sie haben viele andere Dinge verkauft in der Zeit. Das auf jeden Fall, ja. Softdrinks, sowas wie Coca-Cola, das gab schon ein bisschen früher, aber das war, Coca-Cola wurde erfunden, weil Atlanta in den 1880er dry war. Also da war auch in Atlanta, in der Stadt in Georgia, war es auch illegal. Er hatte zuerst eine Wein, irgendwas mit Wein mit Kokain drin oder irgend sowas, aber hatte Alkohol und dann durfte er es plötzlich in Atlanta nicht mehr verkaufen und dann entwickelte er Coca-Cola. Also das ist schon, und hier, also Cocktails, warum mischt man, also Mountain Dew gibt's ja immer noch. Mountain Dew wurde erfunden, das ist, kommt aus Kentucky oder irgendwo da, wo man auch Moonshine in den Appalachian Gebirge machte. Genau, und Moonshine ist sehr stark und hat sehr strengen Geschmack und deswegen Mountain Dew dazu. Dr. Pepper wurde in dieser Zeit erfunden, also wurde von Apotheken verkauft und das Ganze. Die wurden dann in der Prohibition einfach viel beliebter. Also viele Softdrinks kommen aus dieser Zeit. Genau, und Cocktails auch, weil man musste dieses Gesöff, irgendjemand hat in einer Badewanne irgendwas Äpfel gemacht und dann nochmal gebrannt und was weiß, das Ganze macht blind und was weiß was. Und schmeckt nach Opa. Und es gab Tote, ja, und deswegen musste man das mit irgendwas mischen, also auch wenn es wirkliches Whisky aus Kanada war, würde man irgendwas noch, irgendeinen Holzalkohol hinzumischen, dass es einfach, dass man mehr Profit macht und dann muss man einfach irgendwie, you know, Gin and Tonic oder irgendwas anderes oder Cuba Libre oder sowas draus machen. Das ist tatsächlich in der ersten Staffel der Simpsons, wo Simpsons der Bart im Austausch in Frankreich ist und am Schluss seine Austauschfamilie auffliegt, weil sie was hinzufügen zum Wein? Freezer. Freundschaftsmittel. Und genau, die Folge mit dem Bierbaron nicht zu vergessen. Die kenne ich gar nicht. Es gibt eine Folge in den Simpsons, da wird Springfield, also die Stadt, in der Simpsons spielt, auch Dry Country. Dann schmuggelt Homer aber in der Badewanne angerührten Alkohol. Das klingt auch hervorragend. Das ist eine gute Folge. Genau, also kann man jetzt so zusammenfassen, die Deutschen sind dafür verantwortlich, dass sich Amerika quasi kollektiv komplett besoffen hat, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass Amerika ein bisschen überreagiert hat und Alkohol einfach mal aus dem Land verbannt hat. Viel schlimmer. Ich glaube, ihr habt den ganzen Punkt nicht gecheckt. Moment. Denn das ist Geschichte, das interessiert mich doch ziemlich wenig. Außer ich zog als 14-Jähriger nach Amerika eines der Male und von München. Und da hat es mich ein bisschen genervt, dass ich plötzlich kein Bier bekam. Ich bin jeden Sommer nach München und konnte dort Biergarten und einfach mit 16-Jähriger Bier. Und dann komme ich wieder zurück nach Amerika und plötzlich so unmöglich. Ich musste irgendjemanden finden, der 21 war. Und dann war es einfach, okay, ich drück den $20 an die Hand und wer weiß, was ich bekomme. Und deswegen war es immer ein Miller Lite oder Pabst, irgend sowas. Und so, da war ich sauer. Aber viel, viel schlimmer. Denn warum gibt's überhaupt solches schreckliches Bier wie Budweiser, Schlitz, Miller, Pabst und das Ganze? Milwaukee's Best. Oh mein Gott, ist das abscheulich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt, aber das ist auch von Anheuser-Busch. Das ist abscheulich. Das trinkt man so in den 40s, in den Papiertüten, so Obdachlose und so. Ah ja. Genau. Und die Sache ist, okay, oder die großen Dosen. Warum war amerikanisches Bier so schlecht für so viele Generationen? Erst Jimmy Carter in den 1770er sagte erst, okay, wisst ihr was? Homebrewing ist nicht mehr illegal, okay? Man darf wieder zu Hause mit Bier experimentieren. Davor, das heißt von 1920 bis 1977 oder sowas, 55 Jahren und ich bin 82 geboren und ich kann euch sagen, die ersten guten Craft Beers, Micro Beers, das Ganze, jetzt hat Amerika ja einige der besten Biere der Welt wieder, also ich kann das ruhig bestreiten, 10 Jahre München, 10 Jahre Prag und was weiß ich, wie viele Jahre Amerika, ich kann gut sagen, dass in meinen Top 10 Lieblingsbiere wahrscheinlich 7 davon sind amerikanische Biere. Also Amerika hat wieder ganz gute Biere. Die Sache ist, komm, wir machen Taste-Tests. Die Sache ist, das gibt's erst seit den 80er fing's an und dann wirklich 90er und 2000er sowas rum. Und das ist wegen der Prohibition. Und das ist wegen einer German-American-Bund. Und das ist wegen Anheuser-Busch. Und das stört mich zu meiner Lebzeit. Und das ist nicht Geschichte. Das irritiert mich noch in meiner Jugend. Und selbst der Witz, was ist das? Es ist nicht American Beer und having sex in a canoe, weil das Witz ist 20 Jahre alt, das stimmt ja nicht mehr. Es stimmt nur mit den Macro Brews, denn die ganzen mit deutschen Namen, Schlitz und Miller und die ganzen, ja, die haben... Das sind immer noch Near Beers und das ist fucking close to water. Das stimmt schon. Wenn du sagst Macro Brews, dann ist es ja, weil ich vorhin, als du noch nicht zugeschaltet warst, erzählt, dass nach meinem Stand, also das ist vielleicht auch wieder Urban Legend, Oberfranken die höchste Brauereidichte der Welt hat und bei Milwaukee ist anscheinend für Microbreweries die zweithöchste Brauereidichte der Welt. Kannst du das bestätigen? Hast du das mal gehört? Und das ist wahrscheinlich dann auch was auch erst die letzten 20, 30 Jahre dann passiert ist. Wenn's das kann gut sein, dass Milwaukee das hat, ja. Oder hätte ich irgendwo geschätzt, würde ich erstmal, weil ich dachte, es war mal Portland, Oregon. Die hatten 200 Brauereien in einer Stadt von 1,3 Millionen Leute, aber das ändert sich alle 5 Jahre. Aber überall, Seattle hat 200 Brauereien. Das ist einfach Wahnsinn heute. Ich bin in Kalifornien und ich kann gar nicht mal die ganzen Biere probieren. Milwaukee, die Sache ist die, dass da Anheuser-Busch immer da war, ich habe BWL studiert in der Uni und teilweise meine Professoren haben einfach für Anheuser-Busch gearbeitet, weil es so eine große Firma war. Sie hatten ihre Finger in allem. Und die Sache ist, wenn man bei Anheuser-Busch ein Braumeister ist, also man kann brauen und plötzlich sagt Jimmy Carter, hey, du darfst jetzt auch zu Hause was probieren, dann sagt doch dieser Braumeister bei Anheuser-Busch, oh mein Gott, ich kann jetzt wirkliches Bier brauen. Und das Nächste, was er macht, ist kündigen und dann in Milwaukee nebenan eine eigene Brauerei gründen, oder? Also, das hätte ich gemacht. Und die andere Sache ist es, dass ich weiß zum Beispiel, dass meine Uni war Oregon State University und wir haben eine ganze Faculty für Brauereien und Distillery und das wird von diesen Brauereien unterstützt. Also ich stelle mir das deswegen vor, dass die Universität in Milwaukee, da gibt es glaube ich mehr als eine, dass die dann auch von Anheuser-Busch Geld bekommen und dass die tatsächlich, dass man wahrscheinlich tatsächlich da auch Brauen studieren kann. Selbst damals, als es noch illegal war, es privat zu machen. Ich glaube ja fast, in Deutschland leidet diese Microbrew-Szene ein bisschen darunter, dass viele Dinge, die eben nicht nach dem Reinheitsgebot gemacht werden, dann nicht mehr Bier genannt werden dürfen. Und dann heißt es Bier-Spezialität oder, keine Ahnung, es ist Honig drin, dann heißt es Honeybrew oder ähnliches. Und ich glaube tatsächlich, dass dadurch in Deutschland... Plus, man hat diesen Ruf von, ja, deutsches Bier, dass da gar nicht so eine große Szene entstanden ist, wie in den USA. Nee, also ich bin da sehr traditionalist. Whatever. Mein Bier im Kühlschrank hier, alle, ich hab 3 verschiedene Sorten, 1 von Oregon, 2 von Kalifornien, alle 3 steht ganz groß auf der Flasche, Brewed according to the German Purity Act, also dem Reinheitsgebot. Glaub mir, nichts kommt in meinen Kühlschrank, das nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut wurde. In Amerika wird das groß geschrieben, obwohl wir nichts groß schreiben. Oh. Tatsache ist, dass, in Deutschland, interessant. Das hat nichts damit zu tun, denn die Microbrews, die guten hier, brauen alle nach dem Reinheitsgebot, da kommt nichts, das stimmt natürlich nicht, irgendwann mal kommt jemand mit einem Huckleberry Ale raus und alle experimentieren mit Pumpkin irgendwas, okay, Kürbis, keine Ahnung, das schon, aber das ist dann ein Bier von dem Ganzen, aber der Hauptbier, das Lager oder das Ale, das muss immer Reinheitsgebot sein, sonst zählt das immer, okay. Also sonst würde ich gar nicht darüber reden als Bier. Interessant. Also wenn ich sage, so 7 von meinen 10 Lieblingsbiere sind amerikanisch, die 7 sind alle auf jeden Fall ohne Geschmacksrichtung und nach dem deutschen Reinheitsgebot jeden Fall. Man kann aber auch innerhalb des Reinheitsgebots ziemlich viel Unfug anstellen. Also genau deswegen, ja. Noch mit Hefe und das Ganze noch, also mit, Weizenbier und das Ganze noch. Obergärig, untergärig, alles Mögliche. Genau, Ales und Lager, genau, ja. Ich habe ein Beispiel von, wie klein die Welt sein kann, weil vielleicht kennst du das sogar. Ich habe in der Zwischenzeit mal kurz meine Bilder durchforstet, weil wir auf Arbeit bei uns jeden Donnerstagabend nach der Arbeit den Bierproben-Donnerstag veranstalten, ein paar Arbeitskollegen und ich. Und wir unter anderem einen Amerikaner haben, der auch seit ein paar Jahren eben schon in Deutschland ist. Und der hat, als er seine Eltern aus Oregon da waren, haben die Portland-Bier mitgebracht. Und vielleicht kennst du das. Das ist Deschutes. Oh ja, das habe ich bei mir im Kühlschrank. Das kommt nicht aus Portland, das kommt aus Bend. Oh, okay, aber das, okay. Die Deschutes zum Beispiel, die haben Hopfen aus Tschechien. Das ist nach dem Reinheitsgebot, deswegen, und es schmeckt genial. Welches hattest das du? Das ist wirklich gut. Ich hatte Mirror Pound Pale Ale. Ja. Das habe ich bei mir. Black Butte Porter. Ja, okay. Black Butte Porter. Und dann, ja, das ist eines der besseren Schwarzen. Die waren wirklich sehr gut. Und ich habe noch zwei weitere. Einmal Full Sail Brewing irgendwas, ein Pilsner. Oh ja, Full Sail Pale Ale wahrscheinlich. Und ja, ich verlinke das Bild, das absolute Highlight des Tages, aber leider nicht geschmacklich, sondern nur vom Logo her, war das Flesian Day Glow IPA mit einem Tiger, der Laser aus seinen Augen schießt. Ich kenne das. Ich kenne das von der Flasche her. Ich bin kein Fan von... Mann, die haben hier einen Sinn für Humor. Und die Sache ist, leider sind IPAs in zurzeit. Und deswegen, wenn ich zu meinem Bierladen gehe, ich sehe 3 Kühlschränke voll mit Microbrews und die sind alle IPAs und die kann ich dann, denen gehe ich gleich vorbei zu den 1 oder 2 Kühlschränken mit allem anderen. Und das finde ich, wann ist dieses Trend out, denn ich hasse. Also es gibt hier und da gibt es ein gutes IPA, aber warum würde man sein Bier so verhopfen? Ich bin komplett bei dir. Ja, IPA ist ja auch was Wiederentdecktes. Das haben die früher so stark gebraut, dass sie es transportieren konnten, damit sie überhaupt... Ich mag Geschichte, ja. Als ich IPAs entdeckt hab vor 20 Jahren, dachte ich mir, oh cool, wegen der britischen Navy und bla bla bla und ich bin Geschichtsnerd. Das war vor 20 Jahren. Okay, Kinders, komm. wieder runter. Jetzt, ja. Ja. Okay, also Notiz an mich, wenn ich dich nochmal irgendwann in diesem Leben irgendwo vorstellen sollte, ich werde auf jeden Fall noch Bierexperte mit hinzufügen. Oh. Bevor ich es vergesse, darf ich noch sagen, ich bin am 29.10. in Nürnberg, mache ich eine Live-Show, Americana für euch. Nicht über Bier, aber über was anderes, aber ich weiß, könnt ihr nach Nürnberg kommen? Seid ihr da? Ich wohne in Nürnberg. Das habe ich hier ganz groß auf meinem Zettel am Ende stehen, dass ich es auch gar nicht vergesse. Ich habe alles so voll gebucht, aber dann bleibe ich in Verbindung. So irgendwie müssen wir dann ein paar Zeit für ein paar Bierchen ist immer da. Also wir haben auf jeden Fall viele Hörer aus Nürnberg und ich habe mir den Tag auch auf jeden Fall schon eingetragen. Das ist dann möchte ich es wirklich nochmal erwähnt haben. Also guckt bei podcastnick.com vorbei. Da schreibe ich ganz groß, wo ich da bin. Ich bin im Z-Bau am 29.10., das ist ein Sonntag, um 19 Uhr, genau. Wenn ihr da Zuhörer habt, dann hey, das ist nächsten Monat. Da waren wir auch schon live. Da waren wir auch schon auf der Bühne, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Cool, ja, okay. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich bin zum ersten Mal auf der Bühne mit meinem eigenen Zeug und dann noch in einer Fremdsprache und, Fremdsprache, whatever. Also German-American, Ich will da auf jeden Fall hinkommen und dir ein Bier ausgeben, das will ich mir nicht nehmen lassen. Cool. Das kriegen wir auf jeden Fall. Das ist kein Zufall, dass ich auch Franken gewählt habe. Also alle fragen, kennst du da viele? Nee, ich kenne keine Sau in Nürnberg, außer durch Twitter oder keine Ahnung, aber persönlich absolut nicht. Ich kenne viele in Regensburg und München sowieso und selbst Ingolstadt und keine Ahnung wo, aber Nürnberg, ich bin erstmal Bier und dann zweitens, irgendwie habe ich da viele Zuhörer. Und du hast vermutlich... Ich bin bloß ein paar Tage in Deutschland, deswegen schon richtig. Also vermutlich auch die Location ausgesucht, weil direkt ums Eck das Landbierparadies ist, vermute ich mal. Höre ich jetzt zum ersten Mal. Was? Also was ich mir noch notiert habe, wären jetzt noch irgendwie 3-4 Fakten am Ende noch zur Zeit nach der Prohibition zu was uns die Prohibition jetzt dann am Ende beschert hat, also eigentlich den Amerikanern hauptsächlich. Aber ein paar davon haben wir jetzt schon abgedeckt, so wie zum Beispiel, dass das Nierbier, das es ja heute noch gibt, dass das da entstanden ist, aber auch, dass der Weinbrau sehr stark betroffen war von der Prohibition, weil scheinbar wurden damals großflächig Weinberge gerodet und es hat Jahrzehnte gedauert, bis der Weinbau sich von der Prohibition erholt hatte. Oregon hatte 1980er hat es bloß 4 Weinberge, heute so große, Vineyards, heute hat es bloß in einem County in Südoregon 30 oder so. Also das ist jetzt erst so die letzte Generation, die jetzt Wein wieder entdeckt haben. Das ist, ja. Genau, man kennt auch keine amerikanischen Weine hier. So, das ist bei uns eigentlich überhaupt kein Thema. Außer so Kalifornien vielleicht. Da gibt es ein paar, aber das ist wirklich wenig. So mittlerweile gibt es, viele Bundesstaate haben jetzt ihre Weinkultur und Das Region, ist jetzt das nächste nach dem Craftbier wahrscheinlich. Jetzt muss ich doch mal fragen, mit welchem Argument kann ich denn den Weinberg abfackeln, wenn ich als Besitzer doch immer noch sagen kann, lass doch meine Rebstöcke stehen, ich verkaufe die Trauben. Das haben auch viele gemacht. Die sind, aber viele haben einfach nicht überlebt. Also einfach sind bankrott und musste verkaufen und dann wurde es. Das ist klar. Ja. Nee, leider. Ja. Okay, Moment, bevor wir zu den, ich habe noch ein paar Trivia-Sachen, die ich sagen wollte, aber ich will erstmal, darf ich einfach mal ein paar Speakeasy, also das sind diese illegalen Kneipen, darf ich da einfach mal ein paar Namen vorlesen? Ich finde die so genial. Klar. Oh ja. Okay, also Speakeasies, da gab's, ich glaube, das sind, in Chicago gab's die 21, die 21 war tatsächlich eins mit diesem Guckloch, wo man so die Schiebetür aufmacht und dann sagte man ein Passwort und also wirklich, das war die 21. The Store Club, Ciro's, McCleary's, Cave of Fallen Angels, Jungle Room, Ooh, Hole in the Room. The Jungle Aha. Room. Und dann Zum Brauhaus. The Irish Veterans Association, die irische Kriegsgefahr. The Cotton Club, das war Jazz. Und dann in Harlem gab's The Bucket of Blood, The Yeah Man, Spider's Web, West, Garden of Joy, The Hacha, The Shim Sham, Small's Paradise, Cotton Only. Ja, das war ein Whites Only. Ja? Cotton hieß das und das war nur für Weiße. Und dann Black and Tans waren, so hießen die, die gemischt waren, Schwarz und Weiße. Was eigentlich illegal war, aber das Ganze war illegal und deswegen Black and Tans. Und das war dann auch ein Name, so Black, the Black and Tan in Harlem zum Beispiel. Ja, genau. Ich fand einfach die, so the Shim Sham and the Bucket of Blood. Da gab es hunderte von komischen Namen. Ja. Da Haha. In Nürnberg gibt es tatsächlich eine Speakeasy Party in der Roten Bühne und das heißt The Cotton Club. Und da soll man sich so wie in der Zeit anziehen und dann wird da auch, ich bin mir nicht sicher, ob sie es komplett durchziehen, ob sie dann wirklich so Alkohol in Teetassen und so ausschenken, weil warum soll man denn Bierkrüge und so haben als Kneipe, wenn man ein seriöses Business ist, aber genau. Aber wenn es Cotton Club heißt, dann ist es ja total rassistisch. Wenn es nur für Whites war? Ja, ein paar Sachen waren auch einfach rassistisch, ja. Wobei meine Assoziation bei Cotton eigentlich eher schwarz ist, also als weiß. So Baumwolle? Ja, so. Und nicht unbedingt rassistisch. Cotton Club könnte einfach nichts unbedingt mit Sklaverei oder Plantagen zu tun haben, sondern einfach, you know, unschuldige Cotton Club. Ich bin mir da nicht sicher. Ja. Also, I see. Ja, aber weil du gerade schön Teetassen sagst, ne, was auch aus der Zeit stammt, ist, das hat man gerade auch schon kurz, die Cocktails wurden damals salonfähig, einfach weil man den starken Alkohol irgendwie irgendwo reinmischen musste, genau, dass man überhaupt Long Island kommt aus der Zeit, the Long Island Iced Tea. Und das ist was ich auch in der Zeit entstanden ist, was sich bis heute hält. Was auch damals seinen Anfang genommen hat, ist, vor der Prohibition haben viele Landwirte in den USA ihre Brennereien auch zur Herstellung von Biosprit benutzt. Also die haben Getreide gebrannt und haben das in ihre Autos gefüllt. Und als dann die ganzen Brennereien weg waren, mussten die umsteigen auf das viel teurere ölbasierte Benzin- und Dieselkraftstoff. Oh, das ist interessant, ja. Das fand ich auch wahnsinnig spannend. Da gab es so viele schlechte Nebeneffekte von, das war, ja. Oh Mann. Was auch in der Zeit angefangen hat, groß in Mode zu kommen, ist in Kreuzfahrten. Kreuzfahrten, weil man einfach weit rausgefahren ist, bis dann die Gesetze nicht mehr gegolten haben. Genau. Denn der Konsum war ja nicht illegal, nur der Verkauf. Und wenn du dann irgendwie rausgefahren bist, dann durftest du dich da einmal ordentlich volllaufen lassen und dann wieder. Teilweise sogar an der Mississippi. Deswegen, es gibt die Riverboats an der Mississippi, das sind Casinos. Weil es ist nicht in Missouri oder nicht in Kansas oder was weiß ich. Es ist an dem Fluss und deswegen sind Gambling ist legal. Und ich glaube, in der Prohibitionszeit konnte man dort auch da gab es so ein paar Orte, Atlantic City zum Beispiel. Der Bürgermeister sagt einfach, come and take it. Also, und ich glaube, in Atlantic City merkte einfach die ganze Zeit nie einer, dass es irgendwie illegal war. Sondern die Polizei war, you know, bekam ihr Geld und bis wirklich die Feds kamen, also da musste entweder die FBI kommen oder nee, komm und hol's euch. Also, wir machen da nichts. Und da gab's schon so Beispiele, wo, ja, genau. Man trank einfach weiter. Das schwang ja jetzt immer noch so ein bisschen mit, aber das will ich jetzt auch noch mal zum Abschluss klar gesagt haben. Das ist auch die große Zeit, in der die ganzen Verbrechersyndikate ihren Anfang genommen haben, die jetzt natürlich in erster Linie Alkohol geschmuggelt haben, aber die dann auch nach der Prohibition sich einfach neue Geschäftsgebiete gesucht haben, die dann nicht irgendwie angefangen haben, legal Bier zu verkaufen, nicht, oder was? Sondern, naja, das in so dem in dem Stil, in dem großen Stil organisiert es nicht. In dem Stil nicht. Das und hat krass. Sich verhundertfacht. So. Okay. Genau, und sie haben dann ihre ganze Infrastruktur genutzt, um dann halt Opium und was weiß ich was irgendwie zu schmuggeln und zu verkaufen und die bestehen teilweise Las Vegas bis heute. Und die Mafia und das Ganze. Genau. Oh ja, ja. Da kam so ein ganzes Netzwerk und teilweise war ihr Kaiserreich so von den Mafia war dann wirklich legal. Das heißt, nach der Prohibition, ja, also die, dass man ein Restaurant besitzt, das kann man ja noch weiter besitzen. Also vieles ging einfach weiter irgendwie. Und genau, Jim Beam und Jack Daniels und so, das waren illegale Brenner erstmal und dann nach der, also okay, cool, verkauft das jetzt offiziell. Ja, ja gut, das sind die den Absprung geschafft haben, ja, aber ich wage mal einfach die These, dass der... Die meisten haben es nicht geschafft, dass der organisierte Drogenhandel heute ganz, ganz anders aussähe, wenn es die Prohibition nicht gegeben hätte. Krass. Ja, zum Beispiel. Oh ja, absolut, ja. Dass Amerika so ein Problem hat, weil, also das ist vielleicht nicht immer unbedingt Grundwissen, aber Amerika verbraucht 60% von allen harten Drogen weltweit. Also das ist schon eine sehr hohe Zahl. Und warum das so ist, das ist tatsächlich so, das ist diese Netzwerke von erstmal Schmuggeln von Kanada und vor allem Mexiko, heute so Heroin und alles Mögliche. Da habe ich auch gerade eine Folge draus gemacht und die Wurzeln von dieses ganze Netzwerk und das Ganze, das geht auf Prohibition zurück. Das ist, da gibt's auch Geschichten von also Remus ist einer in Seattle, der wurde zum Milliardär, das war ein Deutscher und das war das erste Mal, wo die FBI Wiretaps, also an Leitungen, Telefonleitungen mitgehört hatte, das war Prohibition, das erste Mal, wo das gemacht wurde, das erste Mal, wo die Gangster anfingen mit völlig automatischen so Tommy Guns, konnte man für $5 bei Sears Roebuck kaufen. wow. Das war, das machte zuerst ein Irre oder Deutsche, keine Ahnung. Und dann erst die Italiener. Also, Capone und die ganzen. Aber, da gibt's schon Haufen Stories von der Prohibition-Zeit selber. Und danach, es gab dann nochmal eine anti-deutsche Aktion in den Zweiten Weltkrieg und so. Aber, da müsste ich fast nochmal zu Gast kommen und wir machen einfach weiter. Ich wollte es gerade vorschlagen, weil wir haben ja hier auch noch eine Liste mit anderen berühmten deutschen To be continued. Genau, Auswanderern und wir haben überhaupt noch nicht... Was ich noch sagen würde, falls wir jetzt bald Schluss machen, bevor ich es vergesse, ist Marne, Michigan, das ist eine Kleinstadt eigentlich, aber die hieß mal Berlin und Fort Laramie, Ohio, hieß auch mal Berlin. Fort Laramie ist eine Großstadt, die hieß mal Berlin. Germantown in Tennessee wurde kurz im Ersten Weltkrieg Neshoba genannt. Und English and Woodward Streets, das ist in Cincinnati, die hießen mal German and Berlin Streets. Das war in der Germantown von Cincinnati. Was noch? In Charleston, Dickens und Shakespeare Straßen hießen mal Lübeck, Frankfurt und da gab es auch eine Hamburg Straße. Und New Orleans, Pershing Street, hieß mal Berlin Street. Wo noch? Bellevue in Indianapolis, Bismarck und Germania zu Pershing und Bellevue in Indianapolis. Und Brooklyn, in New York, die Wilson Avenue, Wilson Avenue hieß mal Hamburg Avenue. Wilson war der Präsident im Ersten Weltkrieg. Also das war schon sehr eindeutig. Nee. Hamburg, nein, aber Wilson, ja. Also Liberty Cabbage und das Ganze habe ich erzählt. So alles wurde umbenannt. Jeez. Die sind ganz schön nachtragend, diese Amerikaner. Also ich dachte, hier so ein bisschen kommt. Ja. Also, ich sehe schon, es ist auf jeden Fall noch genug Stoff da, dass wir das vielleicht irgendwann mal wiederholen können. Das hat uns allen hier richtig, richtig viel Spaß gemacht. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Travis, für deine Wahnsinnsvorbereitung. Also ich bin echt baff, weil normalerweise muss ich mir hier immer die Arbeit machen und diesmal habe ich mich entspannt zurückgelehnt. Und, Gerne. Nee, also über sowas lerne ich gerne und ich habe so ein paar Podcasts über verwandte Themen gemacht. Also eins über nur ein Speakeasy und hier und da will ich schon die deutsch-amerikanische Bevölkerung und so generell beschreiben und deswegen, das hier passt einfach wunderschön alles zusammen, das ist perfekt. Genau, wenn du da mal Input brauchst, dann lad doch uns mal ein, dann in einen von deinen, ich weiß nicht, wie viele Podcasts machst du? Ich zähle nicht mehr mit, nee, aber... Amerikaner für euch, da gibt es nur noch ein paar Folgen und dann mache ich das nicht mehr so regelmäßig. Dann zum Beispiel diese Folge, was wir machen, wahrscheinlich klaue ich die auch und tue sie dann auf meinem Feed so und dann habt ihr gleich auch irgendwie Werbung und so. Und ich glaube, in Zukunft will ich das auch, weil das, was wir heute machten, das macht doch Spaß. Mit anderen Podcaster labern, da hat man nicht jeden Tag die Chance und deswegen, das war eine wöchentliche Show und das hat schon viel Zeit verbraucht. Jetzt mache ich vielleicht mit Geschichte der Deutschen weiter und das Ganze. Aber insgesamt sind es, glaube ich, schon 6 oder 7 oder irgendeine lächerliche Zahl, die keinen Sinn macht. Aber, wow. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, also dann spiele ich jetzt mal gleich unsere Abschlussmelodie und ich würde sagen, wir sehen uns dann am 29., oder? Hoffentlich. Sehr cool. Freut mich. Ja, machen wir. Jetzt hoffe ich, dass ich mein Reaper hier richtig konfiguriert habe, dass du auch die Musik in deinen Ohren hörst. Soll ich mitsummen? Ja. Sehr schön. Dun, dun, dun. Na dann, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns und freuen uns. Bye-bye now. Kommentare, guckt auf die Homepage. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Have a nice day. Tschüss. Ciao. Das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich aber noch eine ganz schlimme Klischeefrage stellen. Wenn du noch in der Leitung bist? Ja. Sehr gut. Das Klischee über Oregon, das ich immer mitkriege, ist, dass alle, wie heißt es, Pabst Blue Ribbon trinken, um The Decemberists zu hören. Ist da irgendwas dran? Okay, da ist, okay. Also, okay, PBR ist tatsächlich eine Hipster-Marke, wahrscheinlich die Hipster-Marke. Okay. Da muss ich jetzt fast ein Geständnis machen, denn... I love it! Stellt ihr euch vor, ihr seid mich. Ihr seid als Münchner Snob aufgewachsen, dann nochmal 10 Jahre Prag. Und dann, ich habe eine Brauereitour gemacht in Oregon. Also Oregon ist 200 Brauereien in Portland allein, wie gesagt. Also ich war zu Deschutes in Bend, ich war zu dieser, okay, so als richtiger Biersnob. Und in Prag zahle ich ja, was sagen wir mal, so 20 Kronen, so ein Euro für ein Bier. Maximal vielleicht sogar, außerhalb von Prag. Und dann komme ich plötzlich nach Silicon Valley an. Und am ersten Tag, ich habe immer noch mein tschechisches Gehalt, bis mein ersten Gehalt-Dings ankommt. Und ich gehe zu einer Kneipe an einem Montag und setze mich hin und denke mir, oh cool, da gab es eins, das heißt Bohemian Pilsner. Natürlich, das will ich trinken. Und dann bestelle ich ein Bier und dann sagt der 7 Dollar irgendwas. Ja, ja, ja. Ich so, wow, Moment mal. Immer noch, wenn ich diese Geschichte erzähle, obwohl ich jetzt schon 1000 Mal 7 Dollar für ein Bier bezahlt habe, bin ich immer noch ein bisschen in Schock. So, das sind 7 Bier. Das wäre einen ganzen Abend trinken in Prag. Und plötzlich müsste ich für einen, und dann habe ich einen Schluck von dem Bier genommen, und das war nicht mal ein guter Bier. Also weder Bohemian, noch Pils, noch irgendwas. Und dann habe ich ein anderes Bier probiert, dann war ich schon 14 Dollar im Minus. Und neben mir war einer aus, er war in Äthiopien und der trinkt halt ein Halbliter Dose PBR. Und ich so, hey, okay, wie viel kostet das Ding? Und er so, $4.25. Und ich so, hey, Tom, yeah, can I get one of those? Yeah, ich nehme bitte ein PBR. Und seitdem... Okay, es gibt Tage, wo ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt ein 7-Dollar Bier. Und 7 Dollar, das war so die Ecke, die Kneipe gegenüber von mir, so Hole-in-the-Wall Dive Bar. Wenn ich Gäste habe und ich will sie beeindrucken und wir gehen zu Santana Row oder irgendwo oder San Francisco, dann zahlt man locker 10 Dollar für ein Bier. 10 Dollar für ein Corona. Ja, yeah, also Wahnsinn. 15 Dollar für ein Microbrew oder so. Und deswegen. Boah. Ich trinke schon meinen Anteil an PBR auf jeden Fall. Also wenn ich einfach am Dienstag zur Kneipe gehe und will mit meinen Leuten quatschen, die kaufen sich da keine 7 Dollar Bier. Und das ist, ja, also Hipster einerseits, wenn man sich leisten kann und es trotzdem macht, aus irgendeinem Grund dann, oder wenn man das macht, weil einem kein Bier schmeckt. Ich meine, PBR ist ja so Near Beer, das ist ja so wässriges Bier. Das kann man ja trinken, auch wenn man kein Bier mag. Das finde ich, das ist so hipstermäßig, das finde ich wiederum dumm, aber... Wenn es Geld spart, ja, ich trinke meinen Herz. Alles klar. Oh my God, $7. Oh alles zu seiner Zeit. Ich war einmal mit meiner Frau in Paris und Essen ist ja allgemein sehr teuer in Frankreich. Und ich wollte Geld sparen und habe das günstigste Essen auf der Karte genommen und habe mir gedacht, ich spare beim Essen, jetzt gönnst du dir einen halben Liter Bier und habe überhaupt nicht geguckt, was das Bier kostet. Oh. Und ich habe 9,80 Euro für einen halben Liter Bier Heineken. Ja. In Paris. Und dann Heineken, das ist das eigentlich Schlimme dran. Das ist noch ein Tritt in die Zähne, genau. Unglaublich. Ich habe auf die Rechnung gestarrt und habe mir gedacht, what the fuck, ja. Also das war einfach unfassbar. Ja. Also wir sind auch echt verwöhnt, was das angeht. Also, stimmt schon, ja. Auch wenn also du nach Skandinavien gehst oder so, ja. Der Karte. Ja. Und selbst das billigste Bier ist immer noch, also Krustowitze und so, ist immer noch meilenweit besser als irgendein PBR oder Miller Lite oder sowas, ja. Absolut. Wo bist du genau? Wo sitzt du? Ich lebe jetzt in Santa Clara, Kalifornien. Yeah. Das ist praktisch San Jose. Ah, okay. Ja, ja. Ich bin so mitten im Silicon Valley, so ein paar Meilen südlich von San Francisco und Oakland. So. Ich will da unbedingt mal hin. Ja. Wir kommen zu dir. Wollt ihr mal, ja. Ich habe hier ein Gästezimmer mit Gästebett, allem. Sehr gut. Mal vorbei. Ja. Es ist täglich sonnig und schön. Und wenn ihr Motorradführerschein habt, dann fahren wir sogar zusammen. Das war immer mein Trauma. Wir haben ja in Vegas geheiratet, meine Frau und ich. Oh ja, und haben dann einen Roadtrip gemacht, so in Kalifornien und wo man da halt so hinfährt. Ja. Und ich wollte eigentlich unbedingt mit dem Motorrad noch über die Route 66 und das hat aber einfach nicht mehr in den Reiseplan gepasst. Ich will erstmal einfach die One runter, so von. Ja, ich fahre erstmal Richtung Norden. Ja. Ich will es richtig machen. Ich will in Santa Rosa, so in Mitte von Napa Valley anfangen und dann Richtung Süden über die Golden Gate Bridge und dann durch den ganzen Stau. Und dann durch Santa Cruz und bis Santa Barbara in Los Angeles. So ja. Einfach die Küstenstraße, die Küstenhighway entlang. Ja. Ich sag jetzt einfach mal, ich komme mit. Ja. Machen wir. Ich mache den Motorradführerschein extra. Und bitte sag. Ja. Also ich bin schon mal im Auto gefahren, das ist auch so wunderschön, aber mit dem Motorrad einfach so. Teile davon bin ich auch mit dem Auto gefahren. Das ist herrlich, die alte Küstenstraße, so wo eigentlich kaum jemand fährt, weil alle irgendwie den schnellen Highway nebenan nehmen und so. Das ist echt traumhaft. Genau. Und wenn dann noch ein Decemberists-Konzert in den Zeitraum fällt, dann bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ich will die unbedingt mal live sehen. Kaufen wir uns ein paar PBRs und ja. Genau. Ja, vielleicht schmeckt das mir ja sogar, weil ich mag kein Bier. Ja, Dosenstechen geht schon. Ja, cool. Dosenstechen, ist das so, wie sich das anhört? Ja, ist das ein Trend, den du nicht kennst? Wir sagen Shotgunning. Shotgunning, das ist wahrscheinlich so ähnlich, ja. Ich glaube, das ist am amerikanischen College schon auch ziemlich verbreitet, sowas. Ja, das kenne ich. Und das geht eben nur mit Near Beer. Das will man nicht mit einem Craft Beer machen. Das macht man nicht mit einem Guinness oder so. Oder mit einem Pale Ale, nee, das, ja. Ja, aber Coors Light, oh, klar, kann man machen. Ja. Kein Problem. Okay, dann glaube ich, haben wir es für jetzt so, ne? Super. Dann, cool, ich muss noch ins Büro. Ich habe jetzt gerade, jetzt fängt meine Mittagspause erst an. Mittagspause. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal, dass das irgendwie geklappt hat. Ich bin echt mega happy. Ja, super. Ja, nee, tolle Überraschung. Gemacht, immer. Sehr schön. Wir hören voneinander, Travis. Auf jeden Fall. Ja, müssen wir immer mal nochmal sowas planen und dann einfach weitermachen. Können wir gerne mal irgendwann fortsetzen, genau. Cool, machen wir. Alles klar. Dann dir mal noch einen schönen Tag. Ebenfalls. Take it easy. Jo. Viel Spaß noch. Ciao. Ciao. Ciao. Okay. Tschüss.